Willkommen bei den Weltraumaffen. Sonntagabend, 18 Uhr. Dobrodošli, dragi didatelja u proštu majmun. Sveka nedlje ešes pododne. Gut, und damit haben wir auch den letzten der Zuschauer verloren. Ich bin Bleilo und leiste euch heute mal wieder ein bisschen Gesellschaft, obwohl Sally meint, dass ich eine komische Stimme habe, aber damit müsst ihr jetzt leben. Hört die Stimme an. Und lacht. Wir sind jetzt die Sendung mit der Maus. Wir kriegen jetzt Rundfunkgeld. Das war serbokroatisch. Nee, doch. Was? Ja. Darf man das überhaupt noch so sagen? Serbokroatisch? Ja, also ich meine, die Leute unten selber sagen einfach Jugo dazu, weißt du, jugoslawisch. Weil ich weiß noch, wie damals während dem Krieg überall auf den Restaurantkarten die serbische Bohnensuppe einfach nur noch Bohnensuppe hieß auf einmal. So. Ich meine, das ist so dumm, weil in Montenegro sagen sie dann halt Montenegrinisch, obwohl das genau der gleiche Sprache ist. Also, ja, voll. Das ist dann Freiheitssuppe genannt, oder wie? Nee, einfach Bohnensuppe. Also bei meinem Lieblings-Jugoslawen damals war sogar wirklich einfach nur das Serbisch durchgestrichen. Aber so Bohnensuppe kann nie wirklich lecker sein, oder? Egal ob serbisch oder nicht. Doch, es gibt schon gute Bohnensuppe. Böhnchen, ja, Böhnchen, musikalische Tönchen. Umso mehr man verputzt, desto mehr man Hashtag putzt. Hashtag nicht alle Bohnensuppen. Doch, alle. Ich saß noch nie in meinem Leben irgendwo und dachte, boah, jetzt habe ich so richtig Bock auf so eine Bohnensuppe. Also mein Kumpel hier, der macht sehr gute Suppen, unter anderem auch eine sehr gute Bohnensuppe, so richtig schön pikant mit Hühnerfleisch, frische Brühe und so. Schon gut. Das wäre nochmal ein Thema für den Sonderstream. Wollen wir mal anfangen? Oh ja. Die Weltraumaffen in 100.000 Bohnensuppen. 100.000 Meisterwerke. Ja, ich dachte, wir fangen mal mit was Leichtem an. Und zwar hat hier der Notch, das ist ja der ihr Gamer-Experten, wisst es ja besser als ich wahrscheinlich, der Macher von Minecraft, richtig? Oder habe ich was Falsches gesagt? Richtig, ja, der Fettsack da aus Schweden. Genau. Oh, der ziemlich coole Fettsack aus Schweden. Und der hat jetzt hier irgendwie das Logo von dem Harmful Opinions sich gekauft für seine neue Firma. Also Harmful Opinions war früher, als wir noch der Gamergate Deutschkanal waren, haben wir eigentlich so gut wie jede Woche irgendwas über den erzählt, weil der eigentlich einer von den Leuten waren, die die ganzen Happenings immer ganz gut zusammengefasst haben. Also zumindest stand er immer auf den Listen, die wir da vorgelesen haben, so mit dem, was alles so passiert ist. Und ja, da hat er immer dieses Logo da halt mit dem fliegenden Gehirn. Und den Namen Harmful Opinions, der stammte, glaube ich, aus irgendeinem Beitrag, den er mal auseinandergenommen hat, wo halt eben irgendwie behauptet wurde, es gäbe diese harmful opinions, gegen die man da irgendwie vorgehen muss. Und ja, da dass ich jetzt, ich glaube, der ist, was macht der beruflich? Der ist, glaube ich, hier so, er macht Gitarre, gibt Gitarrenunterricht. Ist ein Amerikaner, der in England wohnt. Wer jetzt harmful, echt? Ja. Harmful Opinions. Genau, ja. Aha, ja. Ja, das ist jetzt so die kleine Einleitung in unseren großen Hate Speech Komplex, den wir diese Woche natürlich haben. Ja, wer hätte es gedacht? Wir haben ja letzte Woche schon diesen Spiegelartikel kurz besprochen, diese Kolumne, wo es darum ging, dass die Linke irgendwie merkwürdige Sprachverbote betreibt und so. Und ja, kaum fällt das einem auf in der Presselandschaft, wird es auch, so wie es aussieht, auch gleich weitergereicht. Kurz danach kam der Deutschlandfunk um die Ecke hier mit diesem Interview. Die Eliten betreiben eine Sprachwaschmaschine. Tja, das ist ein Interview mit Jürgen Trabant. Das ist kein Zweitakter, sondern ein Sprachwissenschaftler. Die Sprachwaschmaschine ist ein gesellschaftliches Spiel, wenn Sie so wollen, in dem Sprache, die nicht gefällig ist, korrigiert wird. Erst kritisiert wird, dann korrigiert wird. Gefällig heißt in diesem Fall tatsächlich philosophisch und wissenschaftlich nicht gefällig. Was ich da zeige in dem Aufsatz ist, dass aus der Philosophie heraus ein Bedürfnis nach reiner Sprache bestand, und zwar in dem Moment, in dem die Gelehrten, die europäischen Philosophen entdecken, dass die Volkssprachen und die verschiedenen Sprachen der Welt verschiedenes Denken enthalten. Die Entdeckung der verschiedenen Semantiken der Sprachen, das war eigentlich der Ausgangspunkt. Und dann haben die Philosophen gesagt, um Gottes Willen, das Volk denkt ja etwas ganz Schreckliches, etwas, was nicht der Wissenschaft entspricht. Und das müssen wir auf jeden Fall ausmerzen. Also, ja, es sind wir fast schon bei heutigen Verhältnissen, ne? Obwohl es rückblickend gedacht ist. Und dann, ja genau, dann wird natürlich typisch deutsche Medien, die kennen ja Fake News nur von Trump, also wird nach Trump gefragt. Und der gute Mann sagt, nee, überhaupt nicht, im Gegenteil. Donald Trump ist sozusagen die Maschine gegen die Sprachreinigung. Ja. Und um das noch einmal ganz deutlich zu sagen, die Sprachwaschmaschine wird von den Eliten betrieben, wird von Wissenschaftlern betrieben, wird von Leuten betrieben, die die Wahrheit haben. Wie verdammt ist das denn? Die haben die Wahrheit und wollen aber bitte, dass die nicht ausgesprochen wird. Puh, ganz schön starker Tobak, finde ich, für deutsche Medien. Das habe ich in letzter Zeit so selten gehört. Ich wünschte, ich könnte da irgendwie ein bisschen mehr zu sagen, als du gerade vorgelesen hast. Aber wir können ja in die Runde fragen. Seid ihr pro Sprachwaschmaschine oder... Oder gegen Sprachwaschmaschine. Wenn ihr pro Sprachwaschmaschine seid, was sucht ihr dann hier? Also ich mache das Wort pro nicht. Das ist, glaube ich, ethnologisch irgendwie schlecht. Das sollten wir lieber nicht mehr benutzen. Das kommt von Prolet, glaube ich. Ich glaube auch. Ja, im Endeffekt ist das, was er hier sagt, für uns alle hier nichts Neues, die wir uns schon eine ganze Zeit lang damit beschäftigen, wenn er jetzt hier Orwell bringt zum Beispiel oder so, aber... Und er tut das hier irgendwie an die Französische Revolution dran, ja. Immer irgendwie... Ich glaube, er zeigt einfach Beispiele auf für Zeiten, in denen sowas schon versucht worden ist. Und da haben sie noch so ein Disclaimer drunter hier, ne? Also so ein bescheuertes Disclaimer haben sie, glaube ich, unter irgendwelchen von ihrem Femi-Müll noch nie drunter getan. Was sind wir ein Disclaimer? Ja, hier, Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassung wieder. Der Deutschlandfunk macht sich die Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen. Na gut, ich weiß jetzt nicht, ob die das da überall stehen haben, aber wenn es jetzt nur bei den Artikeln machen, dann wäre es auf jeden Fall schon eine einigermaßen witzige Nummer. Also ich habe es noch nie gelesen bei denen und wir hatten ja schon viel von denen. Also entweder das oder wir haben es noch nie bis zum Ende durchgescrollt. Ja, das kann man ja nochmal nachschauen, aber ist auf jeden Fall lustig. Also ich finde, wenn die jetzt schon mit einer Sprachwaschmaschine anfangen, dann warte ich aber auch noch auf die Sprachschleuder und den Sprachtrockner in den nächsten Jahren. Damit kann man dann nicht die nasse Sprache einfach irgendwo hinlegen. Genau, bald noch ein Sprachentsafter und dann gibt es bald das Internet auf Sprache. Ja, aber es ist ja schon mal gut, wenn das immer breiter besprochen wird, das Thema, und das auch den Leuten bewusst wird, dass sowas halt stattfindet. Ich denke, das kann uns eigentlich nur ganz recht sein. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, ja. Deswegen freuen wir uns, dass auch das neue Deutschland, die Sozialistische Tageszeitung, guck an. Eine kluge Kritik an jedem Teil der queerpolitischen Szene, die immer häufiger als identitäre und autoritäre Sekte auftritt, ist ausgeblieben. Oha. Bis jetzt. Also, Trans-Scum. Allein schon dieses Bild, ne? Ja, und dann passiert was ganz Irres. Ne? Da wird dann auf einmal die Wahrheit über die komische progressive Clique gesagt. Die da gerade zum Angriff und zur Bücherverbrennung blasen, gehören nicht den Rechtsaußenkümmeln an, sondern bezeichnen sich selbst als queer und links. Und ich weiß nicht, wer letzte Woche schon mal zugehört hat, der hat von Beißreflexe, diesem Sammelband, der da erwähnt wird, schon gehört. Da geht es um genau das. Da haben linke Autoren praktisch mal ihre Insicht auf die Denk- und Sprechverbote, gerade in der queer-politischen Szene, ja, also haben die mal besprochen in ihren Aufsätzen. Puh. Und dass selbst jetzt sich hier ein absolut linkes Blatt wie das Neue Deutschland damit auseinandersetzt und wohlwollend damit auseinandersetzt, das sehe ich schon als ziemlichen Schuss vor den Bug für diese selbsternannten Progressiven. Ja, Dreh- und Angelpunkt der queeren Theorie, die sich aus der Postmoderne entwickelt hat, ist die Idee von Identität. Aber es ist auch gerade der richtige Ansatz, wenn man links ist, dass man sich dann insbesondere davon distanziert und dass man das Thema dann auch so, wie die es jetzt hier halt machen, wohlwollend angeht, weil man damit halt nicht in einen Topf geworfen werden möchte. Ja, aber ich frage mich, warum passiert das nicht schon viel länger? Warum passiert das jetzt gerade? Ich denke mal, dieses Buch oder. Ich denke mal, den Anstoß dafür wird mein YouTube-Kanal gegeben haben. Da haben wir gesehen, okay, wenn Bleido das macht, dann können wir das jetzt auch ansprechen. Stimmt. Bestimmt, ja. Mein Bleido. So muss es einfach gewesen sein. Okay, vielleicht haben sie auch Sally geguckt. Oder den Dr. Rand oder wen auch immer. Oder die Weltraumaffen. Oh. Ja, das glaube ich. Aber das steht da zum Beispiel, muslimisch geprägten gilt den Queer-Leuten hingegen als Kolonialismus. Alter, leck mich am Arsch. So, wie dumm sind die Leute, das ist unglaublich. Selbst nicht weißen Menschen wird das Recht auf Kritik ihrer Herkunftskultur abgesprochen. Sie werden dann als Token, Kanak oder Haustürken bezeichnet. Ach du Scheiße. So weit sind wir schon, ja. Solange wir sie nicht als Feldtürken bezeichnen, geht's ja noch. Ja, also bin ich ein Token-Kanak, was? Ja, deswegen bist du hier, Sally. Deswegen habe ich dich eingeladen. Man hat uns gesagt, wir sollen diverser werden. Ach wie, ich dachte, nur der Russe zählt nicht. Ich dachte, Sally wäre LGBT. Da hat man mir wieder Scheiße erzählt. Das ist einfach das volle Paket. Ey, also sie bringen hier das Beispiel von diesem Nasser el-Ahmad. Der ist Deutsch-Libanese, ist nach seinem Coming-out, wollten ihn zwangsverheiraten, wollten ihn umbringen, seine Familie wollte ihn umbringen. Und weil er dann zu einer Demo in Neukölln aufgerufen hat, haben die Queer-Aktivisten dann gesagt, er würde mit der Wahl des Ortes antimuslimische Stigmatisierung fördern. Oh Mann. Also jemand, der von Muslimen mit dem Tod bedroht worden ist, die zufällig noch seine Verwandten waren. Ah. Der will dann diesen Bezirk als homophob denunzieren. Ach du Scheiße. Ich find's halt total geil, dass die einerseits sagen, deine Identität, das ist der Dreh- und Angelpunkt, wann du über welche Themen reden darfst, dann macht er das und jetzt betreiben die genau das, wofür die andere Leute kritisieren, dass er einen sozusagen, aufgrund seiner Identität und Erfahrung das Recht absprechen, seine Meinung zu sagen. Also wie könnte, das macht gar keinen Sinn, was die da labern. Oh. Ohne Scheiß, ey. Gleich, ich hasse so Leute. 100% Zustimmung. Mein Geburtstag, eine Drohne bitte. Wann hast du Geburtstag, Sally? Ich kann nur so viel sagen, ich bin von Sternzeichen. Altmann. Altmann. Ich bin von Sternzeichen Scharfschütze, vielleicht können wir uns da zusammentun. Geil. Aber das ist auf jeden Fall auch genau diese Doppelmoral, die mich daran auch aufregt, was Sally gerade angesprochen hat. Die kritisieren das, wogegen sie eigentlich selber sein sollten. Ja, und du merkst auch nur, dass es für die dann auch noch nur ein stilistisches Argument, um andere entweder sozusagen, ja, was heißt, zu silenzen, heißt es ja, so wie bei Elliot Henders sagen würde. Aber andersrum macht das halt genau so. Und ich glaube, dass wenn er irgendwann mal auf meine Kritik antworten würde, würde der wahrscheinlich genau das Gleiche sagen. Genau das Gleiche. Du bist doch locker gebannt, oder? Geblockt. Ja, aber irgendwann mal, keine Ahnung. Wenn er nicht so abgeschottet leben will, muss er sich so Kritik anhören. Aber wobei ich auch mal mitbekommen habe, dass so Leute gar nicht auf Kritik eingehen müssen, sachlich, sondern wirft denen irgendwas vor. Ja, das war die klassische Strategie. So wie halt, wenn hier die Rechten wieder mit Gutmenschen kommen und so eine Scheiße und dann gleich getriggert sind, wenn ich die AfD kritisiere. Genau der gleiche Dreckshaufen. Das ist meine Meinung, die distanzieren sich davon, aber wirklich beide Lager riesen Dreckshaufen. Also wenn ihr so denkt, Prinzipien einhalten, dann ist gut, da gibt es auch viele unter den Leuten, aber gerade die, wie, was weiß ich, wie kannst du einem Ex-Muslim, der, den sie fast umbringen wollten, antimuslimische Tendenzen vorwerfen? Was geht denn ab? Und hat er nicht das Recht, antimuslimische Tendenzen zu haben? Ja, das wenn, ist auch mal wenn, die Frage. Warum okay, nicht? Wenn überhaupt, weißt, das muss ja nicht mal anti-islamisch sein. Da kann ja auch, weißt du, das haben die sich ja auch so aus dem Arsch gezogen. Ich finde es halt geil, wenn Leute irgendwie was am Islam kritisieren, dann heißt es immer, verallgemeiner das nicht. Der Islam ist sehr divers, bla bla bla. Aber wenn sie zur Verteidigung gleich kommen, heißt es, oh, das ist anti-islamisch. Weißt du, dann ist auf einmal Islam so ein ganzer Einheitsbrei. So, hä? Ja. Dann, wenn man kritisiert, kritisiert man den Ganzen und so, ach egal, du hast das schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich kann alles unterschreiben, was Sally sagt bis hierhin. Ja, und dieser Absatz ist mal wieder richtig was für mich. Das ist ja auch so ein Ding, wo ich schon ewig dran verzweifle, dass halt eben, ja, es war ja eigentlich so ein urlinkes Ding, dass man Religion kritisiert. Und ja, auch mittlerweile die SPD zum Beispiel sich auch nicht mehr in der Lage fühlt, das zu machen, sondern alles irgendwie prima findet, was da irgendwie von der Kirche und super tolle gesellschaftliche Akteure, wichtiger Partner, bla bla bla, diese ganzen Sprüche. Und ja, das Individuum mit seinen Bedürfnissen wird ihr untergeordnet und sie wird umgedeutet zu etwas verfolgt, um das zu schützen gilt. Und was früher Religionskritik hieß und als eine linke Selbstverständlichkeit galt, plötzlich zu Religionsfeindlichkeit oder gar zu Rassismus, ja. Weißt du, wie wenn Ernst Röhm damals gesagt hat, vor 1933, uns haben Kommunisten geschlagen, die sind feindlich gegenüber uns, was soll das? Weißt du, hey, ja, und das legitimiert unseren Aktivismus. Das fehlt ja noch, genau. Weil es 1938 ist, oder? So, weißt du, das Geile ist auch, ich glaube, das war auch, ich habe mal, der Tweet, warum mich Suzy Grime geblockt hat, war genau aus dem Grund, weil sie irgendwie was geschrieben hat, ja, euer Hate bringt mich dazu, weiterzumachen. Dann habe ich ihr einfach nur geschrieben, das sagt Frauke Petri wahrscheinlich auch. Ich glaube, so habe ich es auch geschrieben und dann hat sie mich sofort geblockt, weil die Leute sind einfach zu blöd, die sind einfach nur zu dumm. Aber das wäre mal geil, wenn die AfD so anfangen würde, einfach nur darauf, einfach immer nur zu sagen, ja, wir machen halt Politik, wir kriegen immer Hate Speech Kommentare und das ist voll nicht in Ordnung und wir kriegen Morddrohungen und deswegen machen wir weiter. Ich würde mich mal echt fragen, wie, weil dann müssten ja die Obergutmenschen, die Oberlinken, wie die, weißt du, wie müssten die dann drauf reagieren? Entweder können die gar nichts sagen oder die dekonstruieren diese Opferhaltung, wovon ja, die selber das ja auch werden sie leben. Machen. Die werden sofort sagen, so ja, das ist aber gerechtfertigt gegen euch, weil ihr die ganze Macht habt oder irgend so ein Kram. Das die sehen ja ihre eigene Doppelmoral gar nicht. Dann geht's schon klar, solange es gegen andere geht, ist es kein Hate. Dann ist es Satire. Genau. Aber da kommen wir wahrscheinlich noch zu. Da kommen wir noch zu. 12%? Ja, 12% der Amerikaner sind LGBT. Irre, oder? Aber nicht Q und Plus. Ja, aber du siehst ja hier, also Gay und Lesbian sind sowieso langsam out. Ne? Das ist also nicht mehr cool, genau. Ja, es ist so. Das ist wirklich so. Es ist nicht mehr cool genug. Ja, die outen sich ja von mehr offenen Kategorien wie bisexuell oder pansexuell. Ne? Bei den 18- bis 34-Jährigen geben 20% der Befragten an, entweder einer sexuellen oder geschlechtlichen Minderheit anzugehören. Wir erziehen der jungen Generation den Wahnsinn an. 20%. Wie kannst du denn zu so einem Sprung kommen? Ja, weil ich fühle mich als ein Wolf und das kann ich nicht als falsch bezeichnen. Hust, hust. Oh je. Ich bin non-binary. 12% der zwischen 83 und 99 Geborenen bezeichnet sich nicht als cisgender. Dieser Anteil ist damit viermal so hoch wie in der Altersgruppe ab 52. Und dann ist man schon in der LGBTQ-Plus-Community oder was? Hä? Ja, da ist man ja dann faktisch eigentlich schon fast trans. Also Geil. Wenn man nicht cis ist. Oh mein Gott. Ich mir immer wieder überlege, dass ich weiß, was diese Worte bedeuten, dann denke ich mir, ich habe mein Leben verloren. Meine Schultern sind weiblich. Das ist ein Indiz dafür, dass ich non-binary bin. 2% geben an, Transgender zu sein, aber 12% sind nicht cis? Hä? 2% sind sich unsicher oder stellen diese in Frage, okay. Wie 1%. Da ist mein Lieblingssatz. Im Unterschied dazu ist der Anteil von älteren Personen, die sich genderfluid, transgender oder genderqueer bezeichnen, praktisch nicht messbar. Ach was. Ach was. Echt? Ich glaube, das liegt nur wieder daran, dass sie nicht aufgeschlossen genug sind, nicht progressiv genug sind. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es, bevor Roswell passiert ist, weniger Leute an UFOs geglaubt haben, gesehen zu haben als danach. Woran könnte das wohl liegen? Ja. Dumme Ideen. Vorher waren die Außerirdischen halt noch nicht so aktiv. Ja, aber die haben doch den Ägyptern geholfen, die Pyramiden zu bauen. Vergiss das nicht. Ach ja, und die Landebahnen in Südamerika und ja, so. Mit ja, mit den Predators, und dann haben sie gegen die Aliens gekämpft. War cool. Damals. Tja, was haben die denn für ein Jedi? Immer mehr Nicht-LGBT werden laut Umfrage als Alliierte eingestuft, die keinerlei Probleme im Umgang mit LGBT haben. Wisst ihr was? Es ist mir scheißegal, wo ihr euren Schwanz reinsteckt oder eure Muschi dran reibt. Das ist mir scheißegal. Sei ein guter Kollege auf der Arbeit, sei ein rücksichtsvoller Mensch im Straßenverkehr, sei freundlich zu Hunden und alten Menschen. Fuck nochmal. Na, mir ist das auch komplett egal. Ich würde mich deswegen trotzdem nicht als Alliierter bezeichnen. Ganz und gar nicht, ne. Ja. Also nicht in dem Sinne, in dem die das gerne haben wollen, nämlich Maul halten und alles abnicken, was die Führer sagen praktisch. Ja, und die sind auch nicht im Krieg und von daher brauchen sie auch keine Alliierten. Ist mir doch kackegal, ob mein Arzt einer sexuellen oder geschlechtlichen Minderheit angehört. Wenn ein guter Arzt ist, ist ein guter Arzt. Punkt. Eieiei. Ich habe was ziemlich Geiles neulich auch übrigens zu diesem Agender und bla bla bla gesehen. Da wurde halt irgendwie gesagt, ja, die westlichen Wissenschaften und Kolonialismus akzeptieren das nicht. Mhm. Und dann habe ich mir so gedacht, also bis auf Kolonialismus, das habe ich doch schon mal gehört, weißt, und so, ich bin Energieheilerin. Oh, du hast Krebs? Hier, nimm diese kleine Kugel zu dir. Weil die westlichen Wissenschaften akzeptieren das nicht. Weißt du, die Leute sind so unglaublich dumm. Das ist so krass, die verstehen einfach nicht. Das ist auch so ein Problem in den Sozialwissenschaften, das ist auch ziemlich geil. Ich habe mal in einem Essay geschrieben gehabt, dass Sozialwissenschaften ein Problem haben, und zwar im Vergleich zu Naturwissenschaften wie habe ich das nochmal geschrieben, irgendwie sehr subjektiv sind oder sehr sozial konstruiert sind. Und Naturwissenschaften halt einen Vorteil haben, weil man halt messbare Ergebnisse hat. Das Geile war, als Antwort kam dann darauf, das hört sich vielleicht erstmal gut an, aber wir sind ja alles Subjekte, und selbst naturwissenschaftliche Fakten nehmen wir ja durch unsere Subjektivität auf, und dann ist es nicht mehr objektiv. Oh, geil. Wow. Und ich dachte mir so, was? Ich habe es erst gar nicht verstanden. War das jetzt wirklich ein Argument oder sowas? Aber es ist wirklich so, es gibt ja auch, das verstehen auch nicht viele Leute, es gibt ja Subjektivität, Objektivität, aber mal für die Leute hier im Chat auch, dass die mal was lernen. Es gibt ontologische Subjektivität und epistemologische. Und epistemologische Subjektivität ist sozusagen, was du erfahren kannst, weil da gibt es ja auch den Spruch, wenn Baum im Wald umfällt, hast du den überhaupt gehört, weißt? Oder und wie die Wahrheit wirklich ist, subjektiv gesehen. Weil du kannst ja ontologisch sagen, ja, da muss ja einer umgefallen sein, selbst wenn ich es nicht gehört habe, ist es scheißegal, weil die Makrowelt interessiert es nicht, ob du existierst oder nicht. Der Mond wird immer noch da sein, wo er ist, auch wenn die Menschheit ausgerottet ist. Es sei denn, der Mond ist auf die Erde gestürzt und hat die Menschheit ausgerottet. Aber dann haben wir vielleicht einen neuen Mond. Hm. Aber dann ist nicht mehr der alte Mond da, wo er ist, Sally. Dann ist es Neomond. Neomond 2043. Klingt das nach einem coolen Bandnamen. Neomond. Fragt sich nur, ob der Mond, wenn er runterkracht, dann was aus der Scheibe von der Erde rausbricht. Na, oder wenn die Hohlerde, weißt du, dass er die Hohlerde durchschlägt und in die Hohlerde und dann ist sie auf einmal massiv. Dann ist sie gefüllt massiv. Mit Mond. Und Hitler wird von einem Mondkrater erschlagen, was? Während er gerade auf der Erdinnenseite spazieren gehen wird. Okay, Sex ist gut für die Arbeitsmoral, wollen wir da auch da gleich. Ich finde das so interessant. Das könnte sie interessieren. Als ich das Thumbnail gesehen habe. Gut gemacht, so sehen produktive Arbeitnehmer aus. Hat der Typ dahinter eine Cappy falsch rum auf oder was ist das? Ich glaube schon. Das ist so cool. Guter Move. Ja, aber auf jeden Fall das Ding eben nochmal, das war ja von Vlad, ne? Und das ist ja irgendwie die Gays and Lesbian Against Deformation oder so, Deformation heißt das. Und das finde ich auch lustig, dass die dann so einen Studienauftrag geben, dass man kein Gay and Lesbian mehr braucht irgendwie. Ich finde die Werbung ziemlich. Die Werbung ist auch so. Your private playroom. Ein aktives Sex. Trotz Impotenz. Ach ja. Tausend Strikes. Gut gemacht, ja. Jungs. So sehen produktive Arbeitnehmer aus. Alter Schwede. Und jetzt bin ich mir mal so, ich hatte so Seminare, weißt du, wo wir so sowjetische Propagandascheiße und auch amerikanische so analysieren mussten. Das ist 2017, weißt du, von Verdi. Gut gemacht, Jungs. So sehen produktive Arbeitnehmer aus. In der Werbung für YouGov, dieses Meinungsforschungsinstitut oder irgendwas mit. Ja. Oh yeah. Nehmen Sie sich einfach ein wenig Zeit für Sex. Ja, das ist hier Service-Charakter von den Weltraumaffen. Sei du egal wo mit Gay Travel? Was ist Gay Travel? Hä, fahren die dann immer nach Thailand oder was? Sheesh. Im Bumsbomber nach Thailand. Die Werbung ist übrigens auch eigentlich gar nicht von der Seite, sondern die basiert hier nur auf den letzten Suchergebnissen von Chris. Also nee, das ist ja, ein Inkognito-Tab. Ach man, ruinier doch nicht den Witz. Warum guckt der eine eigentlich so fröhlich und der andere so teilnahmslos? Naja. Und jetzt der Übergang. Jetzt bitte Photoshop den einen Typen mit der Cappy hinter Maße. Apropos. Ja, der Gesichtsausdruck von Mars ist auf jeden Fall angebrachter als der von den anderen, nach egal. Ja, das zum einen, und ich glaube, er würde vielleicht seine Arbeit auch ein bisschen besser machen. Das können wir mal, ich glaube, wir sollten ihn den Artikel mal schicken, oder? Meinst du, ja. So. Ja, schick ihm das doch mal. Ist auf jeden Fall von Paul Zinken hier, also so weit weg ist es auch nicht, das Bild hier. Also Facebook kriegt Bußgelder bis zu 50 Millionen Euro. Angebot, laut dem Artikel. 50 Millionen Euro. Das ist schon krass. Wir sehen gleich wieder, wie die hochqualitative Journalismusarbeit, die hier gemacht worden ist. Aber eigentlich geht es darum, dass nicht nur wir den Maßentwurf zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz, der inzwischen auch durchs Kabinett ist, scheiße finden, sondern auch Leute aus dem Bundestag. Wow. Soll man nicht glauben. Sogar Leute von der SPD. Tja. Also hier die Frau Högel zum Beispiel sagt, dass dieser schrankenlose Auskunftsanspruch, also dass die Namen der Leute einfach gnadenlos rausgegeben werden, die da irgendeiner Hate-Speech-Verfehlung verpflichtet sind, dass es nicht geht und dass es dafür des richterlichen Vorbehalts bedarf, wie das bisher auch schon ist. Das finde ich gut, dass es bei der SPD offensichtlich noch ein paar Leute mit juristischem Sachverstand gibt. Die wissen, dass Maßgesetz sowieso wahrscheinlich vom Verfassungsgericht kassiert wird. Mhm. Ja, definitiv. Als ich da das erste Mal von gehört habe, war ich auch ein bisschen erleichtert, weil ich schon dachte, der kann einfach bis zum Ende ohne Gegenwind durchmarschieren, aber zum Glück scheinbar doch nicht ganz so. Ja gut, es ist... Hier ist ja der Bitkom, also dieser IT-Branchenverband, okay, der will die Pfründe seiner Leute irgendwie schützen, aber dann Reporter ohne Grenzen und auch diverse Juristen und Juristenverbände, die sagen, das ist verfassungswidrig und europarechtswidrig. Kurze Frage, weil ich bin ja jetzt auch nicht so der Gebildetste hier. kommt Millininen nach Trilliarden oder wie ist das jetzt? Es kommt nach Tryptychon, glaube ich. Aber das zahlt ja Mark Zuckerberg, ja, mit S, zahlt er wahrscheinlich aus seiner Portokasse. Klar. Ja, und zu diesem Satz hier, Autokraten, Diktatoren aller Welt könnten sich die Auflistung zum Vorbild nehmen, um mit ähnlichen Vorgaben gegen die Journalisten Oppositionelle vorzugehen. Das passiert ja quasi schon. Also wir hatten ja direkt eine Woche, nachdem das war, hatten wir ja dieses Ding aus Pakistan, wo sie da gesagt haben, Facebook muss mehr tun gegen Blasphemie und wo der direkt der Präsident von Pakistan zitiert wurde mit ja, ja, finde ich gut, muss passieren. Aber es gibt auch einige Leute unter den Grünen zum Beispiel, denen das Gesetz nicht weit genug geht. Wir haben ja alle schon über Frau Künast gesprochen, die gesagt hat, es ist so schade, dass davon nur strafrechtlich relevante Dinge betroffen sind und nicht Kritik und Meinungsäußerung. Und deswegen haben sich die Grünen die Arbeit... Ja, also sie hat gesagt, dass es wäre schade, dass sich das Gesetz nur gegen strafbare Inhalte richtet. Wow. Ja, das hat sie in der gleichen Woche gesagt, wo sie mit Anne Witzorek eine Veranstaltung in Berlin gemacht hat. Oh Gott. Mit dem Tenor, sind Frauen am meisten von Hate Speech betroffen? Spoiler-Alarm, nein. Die sind dazu gekommen zu sagen, ja. Was haben die das dann auch wirklich behauptet? Einfach ja. So oder was? Also ich war bei der Veranstaltung nicht, aber das war Grund und Sinn und Zweck der Veranstaltung und du kannst mir nicht... Ja, aber, also aber ihr kennt ja auch die Pew Research Daten, also ich meine, Frauen kriegen ja andere Sachen ab, was so Beleidigung sowas abgeht, aber man darf halt auch nicht vergessen, dass Frauen öfter von Frauen, wenn ich jetzt das richtig in Erinnerung habe, öfter im Internet beleidigt werden als von Männern. Ja, das ist ja der Witz. Das ist bei einer Studie von diesem, wie ist dieses Institut? Demos. Pew Research jetzt, nee, oder? Das war das Demos-Institut, ja. Die hatten das. War es nicht gerade sogar sexistische Beleidigung wie Schlampe und so, die mehr von Frauen kommen? Ja, genau. Da war das auf jeden Fall, ja. Aber weißt du, so subtilerweise, weil die sagen das ja auch nicht wirklich, aber subtilerweise habe ich immer das Gefühl, dass die das ein bisschen so vermitteln wollen. Weißt, wenn es dann natürlich auch immer darum geht, dass Frauen voll die Opfer sind. Und da brauchst du ja irgendeinen Schuldigen. Wer ist das jetzt? Sally. Alte, weiße, privilegierte Cis-Hetero-Männer. Ich gehe mich da mal schießen. Sehr gut. Konsequent. Ja, aber steht Fall. Das jetzt, dass es nicht, strafbare Sachen nicht als einzige Sachen hier... Das war ein Tweet von der, Künast. Also steht es nicht in dem Paper hier drin. Nee, das Paper ist ein Gegenentwurf praktisch. Und das geht ja schon los mit Scheinen. Scheinen seit geraumer Zeit im Internet zuzunehmen. Mhm. Das ist auch schon mal eine super Grundlage, um Gesetze zu machen. Finde ich top. Juden scheinen immer mehr die Banken zu kontrollieren. Also genau. Müssen wir XYZ. Ja. Was ist denn das? Ja, das war jetzt übrigens keine Hasssprache, weil Sally hat nicht gesagt, der Deutsche Bundestag stellt fest. aber ich denke halt auch so, anscheinend funktioniert es, wenn man einfach nur Scheinen schreiben kann. Ja. Aber ich meine, die nutzen halt auch gerade dieses populäre Thema, damit sie auch ihren Senf dazugegeben haben wahrscheinlich, oder? Naja, die hören nie auf, darüber zu labern. Also diese ganze Böll-Stiftung und die Grünen, die machen ja praktisch wöchentlich irgendwelche Veranstaltungen mit irgendwelchen Feministen, wo sie irgendwie behaupten, das wäre alles so furchtbar für das Krasse ist so, die Böll-Stiftung wäre die einer der, also wo ich die größten Chancen hätte, ein Stipendium zu kriegen, aber mich ekeln die an, ideologisch gesehen. Also ich meine nicht ideologisch gesehen, sondern einfach mich ekeln generell Leute an, die ihren Menschenverstand nicht benutzen können. Ja. Auch Bleido. Na toll, also Leute, die ihren Verstand nicht benutzen können und ich, immer nimmst du mich dann mal raus. Ja, das hat mir so aus dem Nichts getroffen, da kann ich mich ja wohl mal versprechen. Die Rechte anderer dürfen nicht verletzt werden. Also, von wenn ihr einen Rechten besitzt, dürfen die nicht verletzt werden. Ich fand's lustig. Aber so, dann darf man nicht mehr gegen die verfassungsmäßige Ordnung verstoßen. Das macht die Merkel doch jeden zweiten Ja. Tag. Also ich bin dafür, dass sie das verabschieden. Also ich bin dagegen, dass gegen die Rechte anderer und die verfassungsmäßigen Rechte verstoßen wird. Ist ja auch irre, dass sie da erst jetzt zu kommen. Ach ja, und die super tollen Persönlichkeitsrechte hatten wir, glaube ich, vor 2 Wochen ja auch dieses Ding, dass die Mafia die Persönlichkeitsrechte missbraucht, um gegen Journalisten vorzugehen. Dass sie irgendwie sagen so, Aber ja, da ist das. ja auch, da steht das Wichtige. Gleichzeitig sind Kinder und Jugendliche besonders gefährdet. Kinder und Jugendliche wie Renate Künast besonders gefährdet, Opfer von Hate Speech, Cybermobbing oder Cybergrooming zu werden. Was jetzt in dem Zusammenhang hier Cybergrooming zu suchen hat, verstehe ich schon wieder gar nicht mehr, weil das ist jetzt eine ganz andere Baustelle als Hate Speech, oder? Ja, und hier hast du dann auch die Frauen Ja, und aber. Mädchen, die überdurchschnittlich häufig von Hass und Gewalt im Netz betroffen sind. Gewalt im Netz. Ja. Gewalt im Netz. Es hat einen Netzschalter, das Ich Netz, glaube, du. weißt wahrscheinlich, weil die halt schlechter in Call of Duty sind und halt öfter verrecken. Deswegen öfter Gewalt, Opfer von Gewalt. Digitale Gewalt. 1-0-0-1-1-0. Ah, ich bin tot. Ja. Ach Mann, der hat mich nicht geheilt. Jetzt hat er mich gerade geblastet mit seinem, was weiß ich. Informationspflicht bei der Verwendung von Social Bots. Oh mein Gott, die meisten Social Bots, die ich bisher gesehen habe, sind nur dazu da, entweder Leute zu reizen oder irgendeinen Scheiß zu wiederholen. Also so unglaublich manipulativ können die doch gar nicht sein, oder? Was ist Cyber-Grooming? Das ist irgendwie, wenn du dich an Minderjährige ranschmeißt, glaube ich. Ja, genau. Okay, Also das, was in außerdem. Rotherham war, das nennt man Grooming und Cyber-Grooming wäre dann die Entsprechung. So, Die machen wir Wahrung dann von die Wahlen. Verantwortung, Freiheit und Recht und es bedarf ständiger Achtsamkeit. So wie eines Be aktiven vigilant. Engagements. Dies setzt zunächst eine möglichst hohe Medienkompetenz möglichst aller voraus, ja, aber die wird ja nicht vermittelt. Ja, und ich bin auch nicht dafür, dass solche Leute die vermitteln. Weil wenn ich da schon irgendwie Ohne sage, so das Publizieren Frauen sind am meisten durchweg davon anerkannt. betroffen. Ja. Anerkannt journalistische Sorgfaltspflicht. Das sind Privatleute, die da ihre Kommunikation zwischen Privatleuten pflegen auf Twitter. Das unterliegt keiner journalistischen Sorgfaltspflicht und das sollte es auch nicht. Eieiei. Also ich bin schon der Meinung, dass wenn du dein Pfeifelbild postest bei Twitter, dass du dann da auf jeden Fall noch ein Copyright-Vermerk drunter machen musst. Und natürlich auch das Also, wir entsprechende, möchten. Geld abführen an die Werte hier an die Verwertungsagenturen. Benutzerfreundliche und altersgerechte Möglichkeiten, um rechtswidrige Inhalte zu melden. Okay. Was ist Altersgerecht. denn? Verstehe ich nicht. Zeigt mir hier, wo dich der Mann mit Noch mal einem ganz Zwitter. kurz. Ich verstehe eine Sache überhaupt bei der ganzen Sache nicht. Wenn einer jetzt auf Facebook, ja, und vielleicht hat er dann so einen Alias-Namen, irgendeinen beleidigt, was eigentlich strafbar ist, geht es einfach nur darum, dass man diese Leute leichter bekommt? Also irgendwie, weil ich blick gar nicht, das müsste ja eigentlich nicht so ein großes Problem sein, irgendwie der Polizei die Mittel zu verschaffen, dass sie das halt sehen können, herausfinden können, wer das ist, irgendwie, und denen dann halt ein Bußgeld schicken. Also, oder ich verstehe gar nicht, was wollen die eigentlich genau? Ich meine, das ist doch das einzige Problem, was man hat. Ja, aber wenn die Polizei dir das schickt, dann ist das Zensur, weil es der Staat macht. Und wenn du aber Facebook und Twitter so weit einschüchterst, dass sie die Sachen selber wegnehmen, dann ist es keine Zensur, weil es ja nicht der Staat macht. Verstehst du? Ach so. Aha, weil der Staat dann darf einen nicht zensieren, aber wenn es halt, ja, okay. Aber wenn der Staat dann so viel Druck auf die Unternehmen ausübt, dass die dich zensieren, ist es ja nicht der Staat gewesen. Ich habe auch mal so dieses geile Argument gehört von wegen, das war auch damals, als der Milo gebannt worden ist, hat mir auch irgend so ein Linksidiot da, so irgend so ein Kind geschrieben, ja, du musst nicht auf Twitter sein, was regst du dich so auf? Das ist ein Unternehmen. Weißt du, und die Leute blicken immer noch nicht, dass in einer demokratischen, sag ich mal, im Diskursverhalten es Plattformen gibt, die maßgeblich andere Meinungen beeinflussen. Das ist so, wie wenn zum Beispiel ein Privatmann damals in, keine Ahnung, in irgendeiner Stadt, der hat den Marktplatz und der kann dann entscheiden, wer da drauf reden darf und wer nicht, weißt? Und das blicken die Leute irgendwie nicht. Das, auch wenn es, sag ich mal, Social-Media-Webseiten sind von Privatunternehmen, sind die immer noch wahnsinnig wichtig für, ja, für den politischen Willen, für die politische Willensbildung oder wie das heißt, und das Diskursverhalten, das blicken die Leute einfach nicht. Die steigen gar nicht dahinter irgendwie. Und da von denen kommt auch meistens so eine Scheiße daher, von so Leuten, die das gar nicht verstehen überhaupt, wie Demokratie funktioniert und wollen den dann, wie du jetzt erklärt hast, da irgendwie die Unternehmen dazu zwingen, dass die das selber machen. Was auch ganz witzig ist, weil das machen die schon seit einer ganz langen Zeit schon so. Das haben die ja gerade mit islamophoben Sachen gemacht, die sie dann zensiert haben. Und da haben halt vor allem Atheisten drunter gelitten, die aus Saudi-Arabien oder was weiß ich wo kommen. Und denen ihre Facebook-Seiten wurden dann gesperrt. Und ich frage mich so, hä? Weißt, dann gibst du so Islamisten und orthodoxen religiösen Spinnern noch ein Werkzeug in die Hand, damit sie eine Minderheit in der Minderheit noch besser unterdrücken können, weißt? Und das finde ich auch schön. Hier haben wir den Abschnitt mit der Klientelversorgung. Also es müssen kostenfreie Informations- und Beratungsstellen geschaffen werden. Die werden schön von den Dienstanbietern finanziert. Ja? Außerdem aber bei einer bestimmten Größe brauchen die Jugendbeauftragte, Jugendschutzprogramme, Kooperationen mit digitalen Kinder- und Jugendschutz und so weiter und so fort. Das kommt von den Grünen. Das heißt, die wollen einfach Jobs für ihre Wähler schaffen, für die ganzen Studentinnen der Sozialwissenschaft. Ah. Und also hier soll schön Geld gemolken werden von Twitter, die gar kein Geld haben, ja, damit die möglichst hier noch ein paar tolle Humanwissenschaftsabschlüsse finanzieren. Aber zwei Schulpsychologen auf fast 200 Schulen in Deutschland, weißt du? Ich meine, gibt es das nicht? Ich mein, aber warte mal kurz, gibt es das nicht schon gerade so auf so Steam und Origin, dass du dir bestimmte Spiele erst ab einer bestimmten Uhrzeit kaufen darfst, außer wenn du deinen Personalausweis irgendwie abschickst, weißt du, wegen dem Jugendschutz? Das gibt's also doch schon. Also ich weiß, dass es mit Mediatheken gibt, dass du dir Filme ab 16 halt und erst Spiele, ja, irgendwie ab 10 angucken kannst. Aber bei Steam hatte ich das noch nie, keine Ahnung. Aber hier ist auch, 7 ist auch schön, auf europäischer und internationaler Ebene Regulierung mit großer Reichweite und Einheitlichkeit voranzutreiben und die rechtliche Zusammenarbeit zu intensivieren. Hammer und Sichel. Hammer und Sichel. Aber ich liebe doch alle Menschen. Ich liebe die doch. Einfach nur bla bla, irgendwas mit No Hate Speech, wir müssen was, grüne Netzfeuerwehr, oh Gott, genau, ich glaube, das war ein bisschen so, ja, wie sagt man da nochmal, selbstentlarvend, weil ich glaube, die sehen sich wirklich so. Ja, wir sind gegen Hass und wir sind für Liebe, wuhu. Und genderqueer. Ich bin ein Angriffshubschrauber. Flap, flap, flap, flap, flap, flap, flap. Wof, wof, wof, wof, wof, wof, wof. Den Einsatz von Social Bots per se zu verbieten, wie doof sind die eigentlich? Ich meine, was hält jemanden davon ab, die dann vom Ausland aus zu betreiben? Also ja, eben. Gar nichts. Dann würden die auch wahrscheinlich ihre ganzen Twitter-Follower verlieren. Tja, was das ja auch, oder Haterinnen und Hater automatisiert auf geltende Diskussionsregeln verweisen. Das erinnert mich dann wieder an Demolition Man. Haterinnen und Hater, ja, hallo liebe Haterinnen und Hater. Ich weiß, liebe Haterin, lieber Hater, Sie haben soeben gegen die Anstandsregeln verstoßen. Das ist denn ja auch im Vornherein gar nicht bewusst, dass Sie gegen irgendwelche geltenden Diskussionsregeln verstoßen. Wenn Sie irgendwen beleidigen, denken die, das geht ja komplett klar. Aber wenn Sie dann darauf hingewiesen werden, dann werden Sie nachhaltig Ihr Verhalten wahrscheinlich ändern. Mhm. Ich glaube, das wird ein voller Erfolg. Genau. Amen, Bruder. Das ist auch damals mit den Nazis und so, das war alles nur, weil keiner gesagt hat, nein, das ist falsch. Genau. Wenn das einer gemacht hätte, dann ja, hätten die auch aufgehört. Mit abnehmenden Kosten und technischem Aufwand steht zu befürchten, dass Social Bots zukünftig vermehrt auch als Instrument des Mobbings gegen Einzelpersonen eingesetzt werden. Steht zu befürchten. Ja, also die super war schon mal verboten. Grundlage für ein Gesetz. Ja. Arschgeigen. Gegen Einzelpersonen. Ja. Transparenzpflicht, gut, ja. Ich mache mal weiter mit dem nächsten. Ja, das war ja ein Artikel was von Novo. Ist eigentlich jetzt, also ist auf jeden Fall geschrieben von einem Psychologen ausnahmsweise mal, und der ist eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung, was so im Moment die Probleme sind. Wir haben zwar über alles eigentlich hier schon gesprochen, aber es kommt auf jeden Fall in die Quellen, und dann, was er halt ja auch noch sagt, ist, dass es noch schwierig ist mit, also wenn man jetzt in Zukunft irgendwelche negativen Aussagen über irgendwelche Unternehmen macht, zum Beispiel halt irgendwie bei eBay-Bewertungen oder so, dann kann das halt passieren, dass die Leute dann sagen so, ja, jetzt will ich dagegen vorgehen, das ist ein Hasskommentar, und dann halt eben da juristisch irgendwie gegen die Person dann vorgehen können. Also das ist hier der Psychologe. Ja, ich habe halt, wie gesagt, Déjà-vu halt vom Stoppschildgesetz von der Van der Leyen, weißt du? Wir setzen uns ein, weil Internet ist nicht gut und das ist neu und wir sind alt und da müssen wir vorgehen und ich mach jetzt irgendwas. Weißt du? Ja, und von Facebook gibt es jetzt hier diese Tipps zum Erkennen von Falschmeldungen. Ah, das ist original aus Facebook. Das ist original aus Facebook, ja. Ja, also die haben das aber nicht selber geschrieben, das werden wir gleich noch sehen, denn unten drunter sind so ein paar Logos von altbekannten Organisationen. Wenn schockierende Behauptungen in der Überschrift unglaubwürdig klingen, sind sie es vermutlich auch. Du wirst nicht glauben, was auf Aufnahme 3 ist. Sieh dir die URL genau an. Das Mädchen dachte, das kleine Hündchen wäre tot. Als sie ihn auf den Arm genommen hatte, merkte sie auf einmal, ... Ja, wir hatten ja auch schon darüber geredet, über diese Kriterien, wo dann auch so Sachen standen wie unglaubliche Tiergeschichten oder so, war glaube ich auch mit dabei. Tierrettung. Punkt 4 ist auf jeden Fall interessant, dass viele Seiten mit Falschmeldungen halt einen Tippfehler oder seltsame Layouts, dann schreiben die zum Beispiel nicht Millionen, sondern Millionen. Ich glaube auch, ja. Lies mit Vorsicht. Buyer beware. Entlarvt. Überprüfe die Quelle. Quasi jede Seite, die nicht von der teuren Werbeagentur gebaut wurde, ist definitiv mit Vorsicht zu beachten. Mama, ganz ehrlich, glaubt ihr wirklich, dass genau das Problem ist, dass die Leute so, weiß nicht, dass der einzige Grund dafür ist, dass sie den Fake News glauben oder dass sie den glauben wollen? Weil ich glaube, die wollen den Fake News glauben. Ja, ich auch, denke wenn auch, sie. Ja. Ich glaube, Fake News sind überhaupt gar kein so großes Problem, wie sie hier aufgeblasen werden. Diese Fake News-Sache hatte mal 1000 Likes. Nee, ich glaube, die Leute wollen sich bestätigt sehen, weil wenn ich mich mit irgendjemandem darüber streite und wir dann irgendwann an dem Punkt angekommen sind, also irgendein Thema, und dann, nein, das ist nicht so, okay, wir googeln jetzt was. Und dann beginnt der Battle. Wer mehr Seiten und Quellen und so weiter findet, die seine Position unterstützen. Und da glaubt man dann erstmal alles. Wer sagt's ihm? Ach, nein, Shotgun ich nicht. So kratzt Solano. Dann gehe ich jetzt wieder nach Hause. Ey, das ist doch echt schade. Ey. Aber im Herzen bist du für immer bei uns. Im Herzen. Du brauchst echt irgendwie eine neue Infrastruktur. Ich mag dich, weil bei dir drehen sich Sachen im Bild. Das ist echt schon ziemlich cool. Wie geht das? Das ist als wenn sie ein Schiff. So, es fehlt halt auch an den Schulen, das habe ich auch selber gemerkt. Da sind Lehrer, Lehrerinnen, Lehrer selber in Schulen danach, die gucken danach, aber es braucht einfach Medienkompetenz. Das gibt es so gut wie gar nicht. Also, oder gerade so in Bildungsplänen, da merkst du nichts davon, weil es meistens auch Leute sind, die keine Ahnung davon haben. Und das Problem ist, das bauscht sich irgendwann mal so auf, also wirklich so krass, dass dann auf einmal irgendwas reingemacht werden muss in Bildungsplan zur Medienkompetenz, so wie hier von, keine Ahnung, irgendeinem Grünmüll da oder so. Hauptsache, dass was gemacht wurde, weil sie davor gar nichts drin stehen haben. Und das finde ich so gefährlich. Weil der Erste, der dann irgendwie sich Gedanken drüber macht, wie man das bekämpft, das bedeutet ja nicht unbedingt, dass es die beste Lösung ist. Aber so wird es anscheinend von vielen angenommen, weißt du? Mhm. Sieh dir die Beweise genau an. Nur dummerweise, wenn ich eine Stokowski-Kolumne lese, sehe ich da nur Behauptungen und Beweise gibt es da gar keine. Heißt ja, das, ist Fake News? Ist Fake News. Okay. You're Fake News. Ja, das war ja jetzt bei diesem Video, was die Woche rumgegangen ist, in sämtlichen Blättern da irgendwie war, mit dieser Inderin, die irgendwie bei so einem Slam-Poetry irgendwie vorliest, wie furchtbar frauenfeindlich ihre Gesellschaft ist. Da habe ich auch irgendwo drunter geschrieben, so, ja, die Behauptung von der Dame interessiert mich nicht. Und dann hieß es so, welche Behauptung denn? Oder so die Kommentare. Ja, ist die Meldung ein Scherz? Oh Gott. Manchmal ist es schwierig. Lacht. Ich glaube, ich weiß schon, welche Logos unter dem Ding sind. Lacht. Ja, dann tipp mal. Gib mal einen Tipp ab. Okay, das Weltraumaffen-Logo. Nee, das nicht. Oder Demokratie leben, eins von beiden. Hm. Sally, hast du noch einen Tipp, was für Logos da drunter sind? Heinrich. Oh! Böll-Stiftung. Nee, Böll-Stiftung ist nicht dabei. Demokratie leben ist auch nicht dabei. Was? A-A-A. Dann aber die AAA. Die AA-Stiftung ist auch A-A-A. Nicht dabei. Was? Hä? Na, dann zeig mal. Korrektiv. Löst mal auf. Wir haben Klicks. Also, ich hab so Angst. Oh, Stiftung Digitale Chancen. Stiftung George Soros. Das sind übrigens alles Quellen, denen ich nicht vertraue. Das heißt, der Bericht hier ist schon mal auch wieder Falschmeldung. Aber lass uns mal die Bilder ganz genau angucken, ob wir was sehen können. Ja. Was meinen die mit Kooperation? Haben die jetzt 500 Wörter abgetippt und haben dafür fünf verschiedene Firmen gebraucht? Wahrscheinlich, oder was? Ja. Jeder durfte mal einen Punkt beisteuern. Ja, Clicksafe ist ja vor allen Dingen auch die Bande, die dieses Ding gemacht hat, was die Landesmedienanstalt NRW verbreitet hat mit Gamergate und diesen super tollen Beispielen für was ist eine Beleidigung mit irgendwas mit Hurensohn oder so. Also, ganz ja, aber ich denke auch, die müssen zusammenarbeiten, weil es inzwischen einfach zu viele von diesen Initiativen gibt und das Staatsgeld nicht mehr reicht, wenn das irgendwie immer nur eine macht. Naja, also Korrektiv wird dir zum Beispiel jetzt vom Soros finanziert. Sag mal, wer ist das? Ich check's nicht, ich höre die ganze Zeit von dem. Ist so eine Art Mr. Burns der Realität. Also, ja, also der hat halt jemand, der gerne auf Volkswirtschaften Einfluss nimmt, um daraus Profit zu schlagen. Ja, also Ebel, wisst du das jetzt? Was hat er seine Kohle verdient? Ihr wisst das jetzt wahrscheinlich besser. Also der Typ ist irgendein Spekulationswizard halt. Also, und der verdient halt das meiste Geld damit, irgendwie gegen irgendwelche Staaten zu wetten oder für irgendwelche Staaten zu wetten und so ein Kram. Und der hat halt dieses, der hat halt so ein Institut gegründet, der Name ist mir jetzt schon wieder entfallen, und die finanzieren halt alle möglichen Leute. Unter anderem ist da auch mal geleakt worden, irgendwie wie viele Europaparlamentabgeordnete irgendwie von dem Geld kriegen. Das war auch eine ganze Latte. Ach, der Typ ist Ungare, kann das sein? Ach, deswegen hat er diese Uni da in Ungarn gehabt, die dann so von diesem, die halt sozusagen weggekappt werden soll von der Regierung. Ah ja, ich habe mich schon gefragt, warum so ein Ami-Milliardär eine Uni, eine Privatuniversität in Ungarn hat. Open Society Foundation, das ist dieses Ding, wo er da die Leute alle unterstützt. Weil immer, wenn ich Rebel Media und so eine Scheiße sehe, dann hassen die den immer voll. Ja, der ist so ein bisschen so ein rotes Tuch bei den, bei den Leuten, ja. Falsche Berichte sollen dann mit einem Hinweis wie diese Nachricht wird von Fact-Checkern angezweifelt gekennzeichnet werden. Das hätte er jetzt bei der Nummer mit dem Giftgasangriff mal machen können, aber nein. Alle Medien sind hingegangen und kaum war irgendwie das erste Foto draußen, das war der Assad. Das war der Assad, als zwei Tage später ein LKW in Stockholm in ein Kaufhaus fährt, nachdem es Leute niedergemäht hat. Da muss man erst mal gucken, ob das ein Anschlag war. Das könnte ja auch, also... Ja, ich habe mir auch diese Pressekonferenz dazu angeguckt und da hat es auch nur gehießen so, ja, was denkt denn jetzt die Bundeskanzlerin und so? Ja, wir denken an, das war Assad, weil es war ja früher auch schon Assad. So, Punkt. Aber dass der gar nichts davon haben würde, das zu tun. Also, dass er der Einzige in dem ganzen Ding ist, der kein Motiv hat. Das wird einfach da... Das ist da ganz einfach. Haben die nie Agatha Christie gelesen? Man muss erst mal gucken, wer ein Motiv hat. Und der Assad hat im Endeffekt keins. Er ist böse. Böse. Ja. Das ist halt, das solltest du als erstes lernen, wenn du Krimis schreibst. Das ist ein Bösewicht, der einfach nur böse ist. Ein langweiliger Bösewicht. Das ja, aber ja nicht in der Realität sind die ja so langweilig. Da sind die alle nur böse. Das ist ein weißer Mann. Nee, das ist doch kein weißer Mann. Ich glaube, er schon. Er ist der Einzige in dem Land. Der gehört doch der muslimischen Rasse an. Ja, ach so, stimmt. Ja, ja, also das mit diesem Korrektiv, schön, das ist ja auch halt so ein Ding, da hatten wir damals auch schon drüber berichtet. Dieser Schraven, der Chef davon, der zahlt sich ja ein fürstliches Gehalt für dafür, dass er halt so ein NGO da irgendwie vorsteht. Ich weiß nicht mehr, wo das gestanden ist. Ja, ist auf jeden Fall, und die machen gemeinnützigen Journalismus. Das steht ja hier auch wieder, gemeinnütziges Recherchebüro. Und da gab es ja auch, ich glaube, das war bei Tichy stand das mal irgendwie, dass das ja auch ganz schön interessant ist, so, ne, dass die quasi ankommen und so sagen, so, ja, hier, wir haben hier mal schon mal für euch recherchiert, braucht da kein Geld mehr für ausgeben, so. Bitteschön, ist fertig. Wo du dir dann halt auch denken musst, so, ja, was stehen da jetzt für Interessen dahinter, ne? Der dieser gemeinnützige Guck dir diese bösen Augen an auf dem Bild. Das sagt dir doch schon alles, da will ich über gemeinnützige Recherche gar nichts wissen. Guck dir diese bösen Augen an. Meinst du, er ist auch einfach böse, ja, so wie Assad? Vielleicht sollte der mal so ein Endboss-Battle mit Assad machen. Was hältst du von den Augen? Ah, der ist nicht viel besser. Interessant, dass gerade irgendwie alle komischen Milliardäre entdecken ihr Herz für Fake News. 100 Millionen Dollar. Ja, also in Amerika ist ja schon lange so, dass die ganzen großen News-Outlets, die ganzen Verlagshäuser, die großen, alle so eine Handvoll Konzernen gehören. Also Disney halt irgendwie, diese Time Warner und General Electric. Das sind ja nur so ein paar, aber die haben die halt alle. Und das sowas wie öffentliche Medien gibt es in Amerika ja nur spendenfinanziert, halt mit NPR und so. Und das haben wir ja auch in unserer Gamergate-Zeit schon oft genug gesehen, von welcher Qualität sowas sein kann. PBS oder wie dieser Scheiß hieß. Ja, PBS, genau. Das ist das Fernsehäquivalent. Also NPR für Radio und PBS fürs Fernsehen, ja. Ja, das ist eigentlich nur um der Information willen gewählt gewesen. Ach so, das geht halt auch an, ach so, nein, nur kurz. An die üblichen Verdächtigen. Ach, wenigstens stehen die hier auch schon in diesem Zusammenhang. Ja, ja, das ist ja beides zur gleichen Zeit irgendwie rausgekommen ist. Ja. Mhm. Das hier vom Danisch. Kampfparole postfaktisch. Oh. Der war nämlich bei einer Veranstaltung von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und da ging es halt, das war hier der Titel, postfaktisch. Was bedeutet das eigentlich? Leben im Zeitalter von Fake News. Und irgendwie, ja, waren die halt natürlich voll auf Linie. Und was auch ganz lustig war, ist, dass hier der Moderator des Ganzen, das war dieser Mr. Wissen to Go, den die Freunde von Vulgäre Analyse sicherlich kennen werden. Ist ja so einer seiner Lieblingsfreunde. Dieser Mirko. Und der moderiert hier halt solche Veranstaltungen hier bei einer, das ist ja eine Bundeszentrale für politische Bildung, ist ja nun keine NGO oder so, sondern das ist halt richtig eine, ja, das gehört richtig dem Staat mit staatlicher Aufsicht und so einem Kram. Und der hat das da halt moderiert. Ja, aber warum, da kotzt mich das schon wieder an, warum muss ich denn da noch jemandem Geld zahlen? Irgendeinem YouTube-Heini, um so eine Podiumsdiskussion zu machen. Ja, wofür werden die Leute in dem Institut bezahlt? Ja, der eine ist gerade in Rente gegangen, stand hier oben vom Danisch. Irgendwie, der das organisiert hat. Ja, auf jeden Fall war da jetzt zum Schluss, da stand auch irgendwas von wegen, das, also ein ziemlich langer Text hier, der Danisch hat das mal wieder schön alles aufgeschrieben, was er da so erlebt hat, wieder so einiges. Und hinterher haben sie ihn, glaube ich, auch interviewt, wenn das hier stimmt, was er hier gesagt hat. Nee, ich glaube, er hat sich bei der Q&A gemeldet, so war das irgendwie. Nee, ich glaube, er hatte das hier auch, die hatten ihn noch interviewt für einen YouTube-Kanal von der Bundeszentrale. Ach so, okay. Eine YouTube-Channel, ja, der Bundeszentrale. Der Absatz davor ist praktisch das, was er, glaube ich, bei der Q&A gesagt hat. Geh mal noch ein Stück hoch. Nur mal so bis, ja genau. Hier, ich habe gesagt, was ich hier im Blog geschrieben habe, dass ich diese Fake-News-Kampagne selbst für Fake halte und dass man Fake und postfaktisch als Poststrukturalismus schon seit den 60er Jahren treibt, das also keine Neuerung wäre, wie man uns jetzt aufbinden und weismachen will, sondern dass man bisher ganz stolz und wichtig für die Überlegenheit der Geisteswissenschaften hielt und Feminismus und so weiter darauf aufbaute und es gut war, solange es dem Mainstream diente. Erst seit die Rechten das genauso machen, hat man dem Ding plötzlich einen neuen Namen gegeben, zum Kampfbegriff gemacht, um es plötzlich anzugreifen. Ob ich denn nicht auch der Meinung wäre, dass das Phänomen neu sei? Nein, sage ich, habe ein Buch Fotos, die lügen, mit politischen Fakes aus der Frühzeit des 20. Jahrhunderts. Das Phänomen sei mindestens so alt wie die Fotografie, eigentlich auch der Buchdruck, und würde sich nun eben an die jeweiligen Gegebenheiten anpassen. Deshalb sei es Desinformation, wenn die jetzt damit ankämen, dass das ein neues Phänomen sei. Man wolle verbergen, dass man es selbst jahrzehntelang genutzt habe. Und spätestens der Einspieler von Maas bestätige, dass sie nicht Aufklärung, sondern Wahlkampf betreiben. Hättet ihr sehen sollen. Ja. Danach haben sie mich schon ziemlich baff angeguckt und Kamera und Mikro ganz langsam sinken lassen. Naja, das wäre ja mal eine klare Meinung gewesen, meinten sie. Naja, fügte ich hinzu, vielleicht etwas anders als die bisher Interviewten. Das bestätigten sie. Das war anders. Ja, also ich gehe mal nicht davon aus, dass es auf dem YouTube-Channel landen wird von denen. Glaube ich auch nicht. Ja, ne? Wen sie mal interviewt hatten, war ja diese... Was auch auf dem YouTube-Channel gelandet war, war, wie ihr vorhin meintet, diese ungarische Universität. Da gab es irgendwas mit historischen Gender-Studies irgendwie betrieben hat und irgendwie den Holocaust aus Gender-Perspektive irgendwie beleuchtet hat und so ein Kram. Ja, und auf jeden Fall, es gab halt diese Botschaft von Heiko Maas, die da eingespielt wurde, das halt auch noch... ganz lustig so. Also die haben da quasi eine Veranstaltung und im Prinzip ist es dann halt so, und jetzt ist hier unser Oberboss, der sich um den ganzen Kram kümmert und der gibt jetzt hier sein Statement ab. Also ja, es ist mal wieder halt so zum Informieren der Leute darüber, was die Politik macht und nicht irgendwie darum, irgendwas zu erarbeiten oder irgendwas zu hinterfragen oder so. Ja, das ist jetzt der super tolle neue Faktenfinder der Tagesschau. Hä? Ist diese Woche gestartet. Das ist die Antwort der Tagesschau auf Fake News. Der Tagesschau-Faktenfinder. Und wie funktioniert das? Ja, das, die schreiben diesen Kram da rein, so funktioniert das. Du kannst dir ja angucken, was hier Herr Kurz alles Falsches erzählt hat. Das ist der Außenminister von Österreich? Ja. Dieser junge Typ da? Ja. Ja. Ah ja. Und die meinen, er hätte lauter falsche Sachen gesagt. Ängste geschürt. Das ist auch total objektiv hier, ne? Also... Aber wofür braucht eine Institution, die doch sowieso schon eigentlich dazu da ist, um Fakten aufzubereiten, noch Faktenchecker extra? Ich habe es gerade auch nicht verstanden, wozu das Ganze überhaupt gültig oder gut sein soll und wie das genau funktionieren soll. Also da ist bei mir immer noch ein kleines Fragezeichen auf was stören, was es sich hier mit den Faktenfinder genau auf sich hat. Ja, die Leute regen sich halt drüber auf, dass es angeblich so viel Fake News gibt. Und die Tagesschau hat dieses Portal gestartet, wo sie halt eben Sachen, die sie für falsche Behauptungen halten, halt eben entkräften. Also diese Artikel, die hier sind, sollen speziell... Heißes Thema zu sein, das ist Fake News. Ja. Ja, was mit den Artikeln? Die dicke, große Russland. Da ist auch dieser Soros-Artikel, den wir gerade gesehen haben, unten links mit den 100.000 Euro. Was passierte in Chanchachun? Das können die uns sagen, oder was? Junge, die sind von den Faktenfindern, die können uns das locker sagen. Komisch, gestern habe ich irgendwie noch im Fernsehen sogar gesehen, wie eine Frau von der Regierung, eine Spezialistin gesagt hat, es gäbe noch gar keine Gutachten. Es gäbe nur das Gutachten einer türkischen Klinik. Ja, hier wird aber jetzt nichts entkräftet. Das ist nur der Hinweis, dass das wirklich so ist. Aha, Bürogründer Schraven hat Unterstützung angeworben. Aha. Der hat ja dabei einen komischen Kopf. Um ein Stipendium für journalistische investigative Comics? Comics. 100.000 Euro. Nee, ich glaube, die hat er doch schon gehabt, oder? Also, weil hier steht, er wird bereits von der Stiftung unterstützt. Dabei geht es um ein Stipendium für journalistische investigative. Das ist losgelöst von dem. Und die 100.000 gab es jetzt nochmal oben drauf. Die gibt es nochmal oben drauf. Das war super. Ab Mitte April sollen die schon zweifelhafte Facebook Beiträge mit Warnhinweisen versehen. Cool. Wir müssen uns unbedingt eine Facebook-Weltraumaffenseite machen. Geil. Und da posten wir dann nur irgendeinen Blödsinn. Bisschen Arbeit. Damit wir möglichst viele Punkte sammeln bei Korrektiv. Recherchen für die Gesellschaft. Seid ihr eigentlich noch ganz klar im Kopf? Ja. Und was ist PULS? Recherchen für die Gesellschaft. GmbH. Das ist der Name von der Firma, die dahinter steckt, hinter dem Korrektiv. Ah, ja, das ist eine gemeinnützige GmbH, oder ja. Was? GmbH. Ja, genau, ja. Mann, wegen Volksverhetzung verurteilt, ja. Und ist das jetzt hier gefaked, oder was? Nee, es ist auch nur einfach der Artikel darüber, dass der verurteilt wurde. Wie wäre es denn, wenn wir das nicht Faktenchecker, sondern Propagandamühle nennen? Das kommt irgendwie näher dran, oder? Ja, dann haben sie hier auch noch, hier unten gibt es dann lauter von diesem Kurz-Erklärt-Scheiß. Das ist das mit Mansplaining und so ein Zeug. Wie gefährlich sind Filterblasen? Ja, man darf sie nicht aufstechen, einfach ein Pflaster drüber. Mann, Mann. Erst denken, dann teilen. Ihr seid so lustig. Ja, und auf jeden Kein Fall Recht auf eigene Fakten. Kein Recht auf eigene Fakten? Ja, das ist wahrscheinlich dann so von wegen, ja, es gibt ein Recht auf eigene Meinung, aber kein Recht auf eigene Fakten. Für Journalisten sind Faktenchecks der neue Standard. Was habt ihr denn bisher gemacht, ihr Arschloch? Ohne Witz. Dafür habe ich doch meine GEZ-Gebühr und meine, was weiß ich, 1,80 für die Tageszeitung gezahlt. Damit ihr mich nicht verarscht. Und jetzt kommt ihr mir mit, jetzt passen wir aber auf. Soll ich einen Kommentar mal abfahren? Ich würde dafür. Ja, bitte. Kartoffelsalatrezept. Das steht aber so im Netz, wie oft ich das höre. Eine Enthüllung, ein Zitat, eine Statistik. Lady Gaga und Angela Merkel sind in einem Satanistenclub. Falsch. Ja. Alter. Okay. Soll ich nochmal anfangen? Die gerade in dem Satanistenclub waren oder sind oder was? Oder dass die da schon mal waren oder dass die da regelmäßig hingehen? Ich verstehe nicht. Also schon, wenn ich die Worte Lady Gaga und Angela Merkel höre, denke ich mir falsch. Aber das ist der Standard. Sorry. Nee, mach du. Das ist der Standard, von dem sie ausgeht, weißt du? Das ist Fake News. Lady Gaga und Angela Merkel in satanistischen Ritualen. Darum geht's bei Fake News generell. Ja. Weißt du? Ja, darum geht's. Ukraine-Berichterstattung. Wurde die letzten Monate echt permanent kontrovers diskutiert. Sind die jetzt in den Satanistenclub oder nicht? Genau. Da muss ich, weiß gar nicht, ja, wie oft ich das schon gehört habe. So. Und ich habe die Hälfte der Zeit habe ich es auch geglaubt. So, ne? Ich bin mir auch nicht mehr so ganz sicher, um ehrlich zu sein. Ja. Irgendwann fängt man halt auch anders zu glauben. Ich meine, das steht im Internet. Aber zum Glück ist jetzt Sonja Siemer-Mikic da, um uns zu erklären, was Fake News sind. Go, Sonja. Ein Pizzaladen ist Tarnadresse für einen pädophilen Sexring von Hillary Clinton. Falsch. Ein deutscher Supermarkt wurde von Flüchtlingen leer geplündert. Falsch. Die Politik tut gut daran, sich mit Lügenkampagnen und Fake News zu befassen. Deutlich und ohne Schmuh. Denn die kommenden Wahlen drehen sich nicht nur um politische Programme, sondern um die größte Herausforderung für die Demokratie selbst, das Relativieren von Wahrheit. Das Netz befeuert, dass Mumpitz mehr Aufmerksamkeit bekommt als Tatsachen. Fakten? Geschmackssache. Wahrheit? Ein Multiple-Choice-Vorgang. Das verändert doch alles. Was wäre Gegengift? Zunächst Selbstverpflichtung der Netzgiganten, vor allem Facebook. Es darf nicht sein, dass gefälschte Nachrichten mehr Verbreitung haben als recherchierte. Das ist doch Schnurkus. Also ich meine, was laberst du für eine Kacke? Hat denn Politically Incorrect mehr Klicks als Spiegel oder hat irgendwie KenFM mehr Views als PewDiePie oder sonst irgendwas? Oder die Tagesschau wegen mir. Also, hier wird irgendwas aufgeblasen. Was meint die mit, es kann nicht sein, dass das mehr Klicks hat? So, dann, was ist denn dann jetzt? Also, es darf nicht, ja, okay, natürlich, aber was ist jetzt die Lösung so, hä? Außerdem hat sie das Wort Schmu ernsthaft verwendet. Deswegen ist sie bei mir schon ein bisschen unten durch, sage ich ganz ehrlich. Schmu? Schmu. Sie hat's gesagt. Schmul? Schmu. Ja, das bedeutet aber auf jeden Fall, dass sie nicht genderfluid ist. Ich glaub, aber pass Generation auf, hier, die letzten 50 Sekunden aus dem Video sind bestimmt richtiges Gold. Ja. Checks, der neue Standard, kostet übrigens Geld. Und eine Einsicht zwischen der Behauptung, der Mond ist aus Käse, und den gesammelten Erkenntnissen der Astrophysik gibt es keine Ausgewogenheit. Außerdem ja, fuck off, es gibt genauso wenig eine Ausgewogenheit zwischen Genetik und Queer Theory, na und? Trotzdem wird uns beides als relevant verkauft. Ja, ist alles, aber es ist kein Fake News, weil es kommt ja nicht von rechts. Ja, genau so ist das. Robotern stammen und alles und nichts bedeuten. Skepsis ist gesund. Wer will das von Robotern stammen? Und an den gesammelten Erkenntnissen der Astrophysik gibt es keine Ausgewogenheit. Außerdem mehr Netzkompetenz für alle. 100.000 Likes können auch von Robotern stammen und alles und nichts bedeuten. Skepsis ist gesund. Wer will, dass ich was glaube und warum? Hat diese Nachricht einen Absender? Kann ich eine Richtigstellung fordern? Echte Journalisten, on und offline, sind rechenschaftspflichtig. Versuchen Sie mal... Ja. Ja, genau. Nee, es sind dann Hater-Trolle. Wir grüßen an dieser Adresse auch Funk und den Doktoranden. Und ich fand es auch lustig, sie sagt Roboter. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, dass sie sich so vorstellt wie so eine große Halle und da sitzen lauter so R2D2s und C3POs. Gefällt mir. Was hat er gemeint, die Likes können von Robotern stammen. Also die sitzen dann da und klicken immer auf Daumen hoch, Russland, gefällt mir. Sich bei einem Algorithmus zu beschweren. Wer in asozialen Medien unterwegs ist, soll unter Bullshit posten. Das ist falsch. Denn jeder hat das Grundrecht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Ja, Keutel. Oh Gott. Es war aber klar, dass sie mit dem dämlichen Kram um die Ecke kommt. Wie sie, ja, oh, wie sie lächelt. Ich habe schon immer Kater Mikesch besser gefunden als Sonja Mikesch. Ah, die war so richtig stolz auf den Satz, der sich da zum Schluss ausgedacht hat, aber nicht auf eigene Fakten. Wow. Eine richtige Sache hat sie gesagt. Asoziale Netzwerke, Alter. Asoziale Netzwerke. Die hat da echt eine Punch dann nach der nächsten rausgehauen. Ich glaube, das ging auch direkt in eure Richtung. Absolut. Ich kann den Burn förmlich fühlen. Aber man muss auch so ein bisschen sagen, das sind teilweise schon Qualitätsjournalisten, die kommen aus einer ganz, ganz anderen Zeit, weißt, wo Journalismus halt noch was anderes war. Und wo jetzt man noch keine Fakten gecheckt hat, meinst du? Weil das ist ja neu. Ja, okay, das war schon eine komische Aussage, ja. Aber ich meine, heutzutage, weißt du, gerade diese jungen Sachen wie Bento Weiß und sowas, die sind halt so affektiv gesteuert, weißt du, dass alles schnell rausgehauen werden muss. Das ist halt dann, ja, natürlich machst du da keine Faktenchecks. Ich meine, ja, guck dir mal Teil der Kolumne an, wie hier zum Beispiel von der Sibylle Berg. Das ist so Margarete Stokowski in älter. Ja, wobei die Berg, finde ich, ab und zu mal eine ganz gute Kolumne schreibt und dann halt wieder, wie in diesem Fall, komplett daneben haut, weil also, wie man so realitätsblind argumentieren kann, also wie man hier schon sieht, Jugend an die Macht, das Programm, weil die alten Leute sind zu konservativ. Ja. Und die, wie es hier auch schon steht, aus Trotz wählen und im Netz hassen, das machen die Leute über 40, während die jungen Leute halt das Leben leben. Ja, das also zeigt allein schon ein realistisches Bild ab, dass die Alten hassen und die Jungen. Warum sieht man die jungen Leute nicht mit Pegida marschieren? Asking the real question. Ja. Die sieht man zwar auch nicht für irgendwas marschieren, aber Hauptsache nicht da, ja. Oder dann hier, Sie wissen schon, die mit der Endgeräteabhängigkeit und Reizüberflutung, Nervosität, Alte nennen das Krankheit und versuchen die Gereiztheit der Jungen mit Ritalin zu bekämpfen. Ich finde Ritalin eine Unverschämtheit, aber diese Scheiße mit der kleine Junge hier, der ist ja überdreht und das früher war das einfach ein Junge, heute, dank der tollen feministischen Ausrichtung, ist, wenn er mal irgendwie zu laut ist oder zu zappelig, das ist schon Krankheit. Ja. Und die Ü40-Jährigen sorgen sich um die Jugend. Bla, bla, bla, bla. Und ballern die Jugend weiter zu mit rosa-blau gegenderten Mistprodukten, Body-Shaming-Vorlagen illustriert mit Frauenhass und Geschlechterstereotypen, die von den jungen Menschen ohnehin ignoriert werden. Was in den Regierungen verhindern alte Menschen, die Gleichberechtigung der Geschlechter? Ja. Hä? Was? Wo? Warum? Wo ja, zeigt wahrscheinlich, das? Weil Homosexuelle keine Kinder adoptieren dürfen und wir keine richtige Ehe haben. Ach so, ich habe jetzt irgendwie gelesen, Frauen haben keine Gleichberechtigung. So, hä? So. Ältere Leute, die weiter so regieren, als gäbe es dann nur die Ängste der Alten vor dem Verlust ihrer weißen europäischen Privilegien, ihrer Renten und der Bedeutungsbehauptung des westlichen Menschen. Also du findest von der manchmal Kolumn... Ja, es gibt wirklich ein paar, wo sie ein bisschen hellsichtiger ist. Ja, keine Ahnung. Das letzte Mal, als du mir das erzählt hast, da hatten wir da so ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen davon, was sie damit meint. Also ich glaube, du projizierst da... Die finde ich total für den Arsch. Okay. Wollte nur mal sicher gehen. So, Bleilo hat den Hangout verlassen. Angst vor dem Islam, den Nazis, die sie eh für Deppen halten und den Flüchtlingen? Eher nein. Da denkt doch kaum einer mit 16. OMG, in was für unruhige Zeiten bin ich nur geboren. Ich möchte so gern zurück in die 50er Jahre. Ja, sagt die alte Frau, die doch gar keinen Einblick hat darin, wie 16-Jährige denken. Das heißt doch eigentlich die ganze Zeit jetzt, diese Nach-Millennial-Generation soll stockkonservativ werden. Nach dem ganzen Auswüchsen. Warten wir es mal ab. Das ist doch das Bezaubernde an all den neuen Wutbürgern und Protestlern, und wir wollen der Regierung mal einen Denkzettel verpassen, Leuten, dass sie in einer egoistischen, ältere Menschenblase vor sich hin grummeln, dass sie sich einen Scheiß um den Erhalt der Welt kümmern oder was davon übrig ist, dass sie sich nicht um die Jugend sorgen, sondern nur um sich. Ja, da habt das mal, ihr bösen, weißen, alten Männer. Ja, im Gegensatz zu Frau Berg, die sich immer nur um die anderen sorgt und nie um sich. Und woher weiß sie, dass sie in einer Blase leben und sie aber nicht? Weil sie eine Frau ist. Okay. Meine Wut, nicht ihre Wut, nicht unsterblich zu sein und nicht mit dem Daumen tippen zu können oder all das nicht mehr zu verstehen. Das Netz, die Technologie, die Beschleunigung. Du redest von Leuten über 40, Tantchen. Das sind Leute, die sind mit Computern aufgewachsen. Du vielleicht nicht. Aber ein Arsch voll Leute, die jetzt so alt wie ich sind, Mitte 40, die wissen ganz genau, wie Technologie funktioniert, weil sie die nämlich praktisch mit der Muttermilch aufgesogen haben. Ja, aber ja, wenn jetzt hier noch viel mehr Kolumnen von Spiegel Online sagen, muss man bald wirklich eine Lizenz zahlen. Ja, das können wir auch einfach als Empfehlung stehen lassen. Wir müssen da ja jetzt mal nicht den Inhalt zeigen. Es geht einfach nur darum, dass manchmal, ich wollte vielleicht auch einfach ein Gegenbeispiel. Nee, das war vorher. Hier geht es halt darum, dass in Deutschland ständig Straßen gesäubert werden. Also ja. von Namen. Zum Beispiel hier der Karl von Linné. Das ist ein Botaniker, der viel für die Ordnung der Pflanzen und so getan hat vor 200 Jahren. Und da kommt jetzt in Freiburg kommt da ein Schild dazu, dass er eine irgendwie zweigeschlechtliche Sichtweise, bla, heteronormativ irgendwas. Also dass man das heute nicht mehr so einfach in männlich und weiblich teilen kann. Also das ist die Hauptsache. Und ich finde es überhaupt Wahnsinn. Wie viele Leute wollen wir denn ausmerzen, bis unsere Straßen alle nur noch Bachstraße und Bergstraße und Talstraße sind? Ja, wahrscheinlich ist Berg auch irgendwie zu nah am Himmel oder so. Sibylle Bergstraße. Ja, okay, dann sollte Immanuel Kant auch aus dem Philosophie-Curriculum rausgenommen werden. Das ist aber auch ein Judenhasser, damit. Keine Ahnung, aber der hat ja auch geschrieben, dass schwarze Menschen geistig nicht so weit sind wie weiße. Ach so, ich dachte, du meinst wegen Kant, wegen dem Namen. Oh, Chris, nein. Sind die nicht so drauf mittlerweile? Ja, also ich dachte, du weißt, dass die Leute werden so überempfindlich und deswegen, also wenn die sich jetzt hier schon aufs Frauenbild aufregen, dann können sie auch Kant wegen dem Namen wegmachen. Ja, aber ich meine, theoretisch kannst du ja dann jeden aus der Vergangenheit irgendwie rausnehmen, weil, ja, was willst du denn machen? Die sind halt in der Welt aufgewachsen. Ich meine, Margarete Stukowski, wenn die ein Straßenschild kriegt, werden die Leute in 100 Jahren auch sagen, oh Gott, was war denn das für eine schlimme Person? Was hat die für konservative Ansichten? Weg mit ihr. Weißt du, so dumm einfach. Und die nächste Spiegelkolumne ist von... Nee, ja, das ist Bento jetzt, glaube ich. Ja, das ist Bento. Also da seht ihr mal wieder, was ich mir alles antue, damit ihr die neuesten Dummheiten aus der deutschen Medienlandschaft bekommt. Ja, die Anti-AfD-Partei. Klingt was, super, oder? Wie heißen die? Ich will wissen, wie die heißen. Demokratiebewegung oder so. Bewegung, Demokratie. Genau, in Bewegung. Das ist evilistisch, würde ich sagen. Für die Leute, die sich nicht bewegen können, meinst genau. du? Oder für die, die keine Demokratie haben? Nee, für die, die sich nicht bewegen können. 10% im Bundestag halten wir für absolut realistisch, ja. Absolut. Okay, realistisch. Absolut, ja, ja, absolut, absolut. Ich mach den nächsten, okay, habt ihr die freundlichen Leute auch mal gesehen, alles schön. Steht da irgendwo, dass diese, nennen die sich explizit Anti-AfD-Partei oder war das jetzt ein reißerischer Titel? Ich denke, ein reißerischer Titel. Die wichtigste Stoßrichtung halt, die AfD klein halten. Ja, sie haben im Endeffekt so ein bisschen, sie haben halt so Piratenansätze mit Transparenz und Ämterlosigkeit und so, aber. Aber ja, ja, also das, ist das so hält kein Jahr. Das ist sowas wie ein Aufguss, glaube ich, von der progressiven Plattform halt. Ja, also okay. Dieses mit von wegen, wir sind die einzige Kraft, die die AfD irgendwie wegmachen kann, das behaupten alle Parteien von sich. Kann man eigentlich jetzt überhaupt noch sich einschreiben für die Bundestagswahl? Ja, sicher. Weiß nicht, wie das ist. Doch, doch, das geht noch eine ganze Weile. Also das kommt halt auch auf deinen Bezirk irgendwie drauf an, weil diese Wahlausschüsse, die sind halt auf Bezirksebene irgendwie geregelt und da wird das dann... Können wir die HQWAP doch noch an den Start bringen, oder was? Die Hirschquellen-Weltraumaffen-Partei. Achso. Ja, ich halte 10% im Bundestag definitiv für realistisch. Also halte ich auch. Ich 20 für absolut realistisch. Absolut, ja. Okay. Ja. So, Der Lieblings-YouTuber deines Kindes könnte eventuell offensive sein, ja. Oha. Und der arme JonTron hier, der hat Bemerkungen gemacht, die von vielen Menschen als rassistisch wahrgenommen wurden. Weil er irgendwas über Mexikaner gesagt hat. Selber ein Einwandererkind, glaube ich. Ja, aus dem Iran, glaube ich. Und unglaublich, dass es Einwanderer in einem Land gibt, die sich da irgendwie angepasst haben und leben, wie es in dem Land so allgemein üblich ist, und dass die keinen Bock drauf haben, dass Leute kommen und eine andere Kultur dahin importieren. Gibt es überall mal wieder, habe ich gehört. Ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass meine iranische Nachbarin, die kann euch auf jeden Fall redpillen zum Thema, wie war das? Das böse Blut der Araber, hat sie mir irgendwann mal einen Vortrag gehalten, dass die böses Blut haben und so. Also musste ich auch nur lachen und dachte mir so, okay, wenn irgendjemand sowas erzählen würde, dann gibt's garantiert Ärger. Aber du kannst das, Mädchen, du kannst das. Aber ich finde schon perfide, wie hier hingegangen wird. Und jetzt, ich sag mal, das ist ja eigentlich ein Artikel so für Eltern, weil your child's favorite YouTuber und so. Und denen dann halt dieser Schmuh erzählt wird von JonTron und PewDiePie, dass das Rassisten sind und Nazis. Und ich hasse nicht gesehen. Habt ihr euch damit näher auseinandergesetzt? Also ich nämlich nicht. Also hat er wirklich was gepostet, wo man sagen könnte, das ist jetzt echt hammerrassistisch? Oder stellen die sich da... Guck mal, ob es hier drin steht. Es ging irgendwas um Mexikaner und Einwanderung. Er war in diesem Destiny-Stream... Und die haben da ja über allen möglichen Kram irgendwie geredet. Das Problem ist, dass er so Sachen wie Stéphane Molyneux oder wie der heißt, anguckt. Ja. Ist halt auch der größte Vollidiot. Das ist wohl wahr. So, und gleich wieder ja, den Molyneux brauche ich. Weniger. Mit seinen coolen Videos wie zum Beispiel The Truth About Rape Capital Sweden und sowas. Mexican immigrants are setting up ethnic enclaves in the US to break parts of America off back into Mexico. Was war der letzte Halbsatz nochmal? To break? To break parts of America off back into Mexico. Also, aha. Ja, die wollen Teile von Amerika übernehmen praktisch und sie wieder zu Mexiko machen. Halte ich auf jeden Fall auch für eine gewagte These, sage ich mal. Da haben sie sich auch ein schönes Bild von PewDiePie rausgesucht. Ja. After he published videos with anti-Semitic content. Genau, das war der einzige Grund. Nicht, dass sie zu denen hingegangen sind und so, guck mal, findet ihr das toll? Was sagt ihr jetzt dazu? Wir haben es in die Öffentlichkeit gebracht. Ja, genau. CBC Radio Ideas. Gamer geht in the alt-right. Ja, das ist übrigens von CBC, das ist der kanadische öffentlich-rechtliche Rundfunk und Fernsehen, die uns auch schon zu Gamergate-Zeiten mit einigem an Blödsinn, also da sitzen auch ein paar ganz Überzeugte und die haben auch schon diverse hier der, wie heißt er? Fällt mir jetzt nicht ein, auch jemand aus der urersten Gamergate-Geschichte aus Kanada, der hat die sogar schon mit Beschwerden überzogen und teilweise halt die auch schon so weit gebracht, dass sie sich zumindest entschuldigen mussten. Ja. Also passen Sie auf, was Ihr Kind auf YouTube guckt. Ja. Das ist nochmal Herr Danisch hier zum Thema YouTuber brauchen Rundfunklizenzen. Der hat hier nämlich quasi die Ausrede für uns. Mhm. Und zwar sagt er hier, das ist halt elektromagnetische Schwingungen. Es geht irgendwie um diese Übertragungsform, die hier meinen, wobei persönlich ja Zweifel auf Streaming unter Rundfunk fällt, denn Paragraph 2 Absatz 1 Rundfunkstaatsvertrag definieren sie mit der Benutzung elektromagnetischer Schwingungen zur Verbreitung. Und das ist halt eben beim Internet nicht zwangsläufig gegeben. Es kommt halt darauf an, wie du es empfängst, und das ist halt unterschiedlich. Und das kann ich mir ja jetzt als Ausrichter des Ganzen nicht aussuchen, wie die Leute das im Endeffekt empfangen. Im Regelfall bei DSL oder so sind es halt keine elektromagnetischen Schwingungen, sondern Stromschleifen, wie er hier auch sagt. Also das ist unsere Ausrede. Ne? Also falls nochmal irgendwie meint, von wegen, wir brauchen die Lizenz. Nein, es ist keine elektromagnetische Schwingung. So. Aber so richtig gefährdet seid ihr ja eh nicht, ne? Naja, doch, wir haben ja mal uns die Checkliste letztens mal durchgeguckt und da waren schon irgendwie 5 von 6 Merkmalen erfüllt. Ja, krass. Aber elektromagnetische Schwingung. Genau. Tja, kann man nicht. Ihr seid auf der sicheren Seite, Jungs. Genau, hochleben die elektromagnetischen Schwingungen. Ah. Oh, endlich kommen wir hier zu. Die Verbindung des internationalen Hirschquellenfunktums. Ja, das mit dem Lacht kommen wir hier dann. Das war hervorragend letzte Woche. Ja, das war vorher, das war nachher. Schnallt euch an, jetzt geht's ab, Mann. Die alten weißen Männer bäumen sich nochmal auf, wie Tiere kurz vorm Tod. Kurz später, die alten weißen Männer bäumen sich nochmal auf. Oh Mann. Man vergleicht sie nicht mehr mit Tieren kurz vorm Tod. Wie kommt das nur? Tja. Aber im Artikel drin steht das schon noch so, oder? Oder haben die das komplett gestrichen? Im Artikel steht der Satz noch mit Bäumen sich auf wie Tiere. Also das hält mir jetzt erst auf, so wie die Frau Kuckuck ja eigentlich wie ein Reh, kurz bevor es vom Auto überfahren wird. Das ist ein bisschen sexistisch, jetzt das Aussehen der Frau zu beurteilen. Ich kann da das halte auch. Ich mich an der Stelle komplett. Er hat den Blick der Frau beurteilt. Ja, aber hätte er auch den Blick eines Mannes beurteilt? Ja, genau wie ein Tier kurz vor Tod. Glaube ich dir nicht. Um meine Ziele zu erreichen, gehe ich durchs Wasser und übers Wasser und durchbreche jede Wand. Also, ja, ja. Wie hat jemand auf Twitter gemeint, lern doch einfach schwimmen mit. Das ist Sparta. Ja, sie unterstützt nämlich die Female Future Force Academy. Ja. Das ist eine Veranstaltung von Edition F. Da haben die jetzt schon 100.000 Euro an Unterstützung eingeworben. Oh, krass. Unglaublicherweise. Und da kriegt man dann für 100 Euro kriegt man einen Kurs, der über 52 Monate geht und einem hilft, eine toughere Frau zu werden. Ja? Über 52 Monate? Oh, krass. Wochen, sorry, Entschuldigung. Danke. 52 Wochen digitales Coaching, 52 Top-Experten, 52 Videos, Interviews, Podcasts, Worksheets und Fragebögen. Das ist alles nur online. Million Euro wollen sie haben dafür. Was? Ja gut, aber ich glaube, die Schwelle müssten sie inzwischen haben mit 100. Ja, die haben sie. Ich glaube, eben war 86.000. Das ist archiviert. Wenn ich es richtig gesehen habe. Das ist archiviert. Ein archivierter Link. Okay. Ja, auf 82. Jeden Fall Coaching, Weiterbildung, Empowerment, Feminismus, Journalismus in dieser Reihenfolge. Hä? Und ich kenne mich ja so ein bisschen in dieser Coaching-Empowerment-Shows aus, weil Verwandte von mir sowas machen. Und ich halte das nach wie vor für Schlangenölverkauf. Aber ich finde es lustig, also man kann hier sich auch, sieht man unten, diese etwas teureren Geschichten, also entweder für 3.500 Euro kann man sich von den zwei Huschen da irgendwie einen Tag lang coachen lassen, die Edition F gegründet haben, oder man kann zum Beispiel ein 100er Company Membership kaufen. Das heißt, der Chef kommt dann morgens rein, sagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht, gibt dieses Jahr kein Weihnachtsgeld, aber ich habe euch bei der Female Future Force Academy angemeldet. Alle. Cool. Oder? Diversity Coaching, die sind beide weiß. Hä? Ich check das gerade nicht. Ist auch so. Wo sind die People of Color? Ja, die zeigen dann wahrscheinlich auf sich und sagen, hier, das ist nicht divers. So das nicht gehen. Und dann sind die Ebonis? Und dann klingeln sie mit so einer kleinen Klingel und dann kommt eine Schwarze rein. Und dann zeigen sie auf die und sagen, so ist gut. Holt euch so eine. Ich finde aber den Namen auf jeden Fall auch echt spitze. Wenn ich irgendwie so ein Comicbuch machen würde und da gibt es so eine richtig militante feministische Gruppe, die komplett unsympathisch sein soll, dann würde ich auch irgendwie Future Force nennen. Also, wer hat's das ausgedacht? Ja, das sind die XX-Men dann wahrscheinlich. Female Future Force. Das sind dann die XXX, weil Man wäre ja schon der Blödsinn. Ah. Ach so. Die Idee nimmt auf jeden Fall Gestalt an. Ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie verweichlicht manche Leute sind, vor allem Frauen teilweise. Größten Opfer der Welt. Ich will wieder die Wehrpflicht, aber auch für Frauen, ohne Scheiß. Sag mal, man muss doch eigentlich immer so ein Pitch-Video machen, wenn man Geld einwerben will, Chris, oder? Solar fucking Road. Oder? Alter Schwede. Okay. Soll ich das mal öffnen, ja? Oh, jetzt hast du aus Versehen was gespendet. Ich finde schon den ersten Satz von diesem Video so den ersten Einwurf der ersten Dame so großartig. Du musst da genau hinhören. Ich habe mich sehr geärgert, wenn mir zum Beispiel gesagt wurde, ich sei naiv oder eine Idee von mir sei naiv. Ja. Und dann weil? Und dann hat sie diesen Kram hier gegründet, unterstützt. Und da hat nie wieder einer irgendwas gesagt. Wenn das bei Männern als Ehrgeiz ausgelegt wird. Und Gehaltsverhandlungen kann ich von mir selber, bin ich aber viel. Das ist so geil, oder? Das, oh mein Gott. Was Frauen als Naivität angekreidet wird, wird Männern als Ehrgeiz ausgelegt. Auf welchem Planeten funktioniert das so? Wer kennt's nicht? Ja klar, ich meine, wir sind YouTuber hier, ne? Also wenn man das irgendjemandem erzählt, dann sagen alle, das ist eine prima Idee und das ist total nützlich. Mach das mal weiter. Ach, das war ein Muslim in dem LKW in Stockholm. Jetzt sei mal nicht so ehrgeizig. Ne? Ja, wenn mir irgendwer sagt, ich bin naiv, sage ich, nee, ich bin ein Typ. Genau, bei mir ist es ehrgeizig. Zu schüchtern. Und das externe Impulse sind super wichtig, weil man sonst stark dazu neigt. Okay. Ich will dein Gehirn fressen. Nein. Externe Impulse sind wichtig. In seiner eigenen Blase zu leben und so eine Brille auf hat und der Blick nach rechts und links fehlt dann einfach. Edition F. Beschwert sich darüber, dass die Leute in einer Blase leben. Was ist denn das mit dieser Blase, von der immer reden? Scheint also irgendwie, vor allem, wenn man in der eigenen Blase. Ja, eben, genau. Das scheint mir total schwierig vor. Angriff ist die beste Verteidigung. Nee, die anderen leben in einer Blase. Muss ich die dann rausstülpen und um mich drum ziehen oder krieche ich da in mich selber rein, wenn ich in der eigenen Blase leben will? Die Frau hat auf jeden Fall ein paar interessante Gesichtsausdrücke. Ja, jetzt kommt diese Musik. Kommt nur noch Musik? Ich bin eine Frau. Soll ich die vielleicht lieber mal... Die hyperaktiven Mädels von Edition F. Ich verfremde mal die Musik. So redet Sally übrigens, wenn er seine Stimme nicht verstellt. Das, was unsere Community-Mitglieder gerade gesagt haben, kennen wir, glaube ich, alle. Und wir haben da keinen Bock drauf. Wir brauchen einen Weg raus da. Und wisst ihr was? Den haben wir für euch. Und das ist die Female Future Force Academy. Genau. Female Future, was? Female Future Female Force? Female Future Force, Mann. Ich bin eine Frau und wir sind stark. Gib mir bitte 100.000 Euro. Nee, eine Million wollen sie haben. Eine Million sogar, stimmt. Eine Million Dollar. Übrigens, wenn du Krebs hast, kannst du dir einfach Globuli einschmeißen. Ja, unbedingt. Lass dir von keinem erzählen, das wäre naiv. Nimm einfach ganz viele, sei ehrgeizig. Das Ziel dieser Female Future Force Academy ist eigentlich tatsächlich, so ein digitales Coaching zu haben. Wir wollen mit Edition F noch mehr eigentlich zum Begleiter werden und halt sagen, 52 Wochen, ein ganzes Jahr, wo stehe ich eigentlich, was sind meine Ziele, Bedürfnisse, Potenziale, wo will ich eigentlich hin? Und dann wirklich das abzuhaken von Selbstbewusstseinscoaching, Rhetorik, Präsentationstraining, aber eben auch Führungsskills. Aber es wird auch um Work-Life-Balance gehen. Wir werden uns mit Beziehungen beschäftigen, mit persönlichen, aber natürlich auch beruflichen Beziehungen. Wir werden euch zeigen, wie verhandelt ihr richtig gut. Wir werden euch zeigen, wie stehe ich vor einer Kamera oder auf der Bühne. Wie präsentiere ich so, dass ich alle da draußen fesseln kann. Einmal pro Woche gibt es deshalb ein neues Video oder ein Interview oder einen Podcast mit einem speziellen Coach oder mit einem Top-Experten, ganz unterschiedlich vom Verhandlungscoach Matthias Schranner, den ich persönlich schon erlebt habe und mega toll fand. Ein echter Patriarch. Also ist das jetzt eigentlich so eine Art Motivationsbla, aber mit Identity Politics, oder? Ja, genau. seid motiviert, mal, ihr seid Frauen. Ich mach das jetzt für Ausländer. Sink für die Weltraumaffen bringen euch jede Woche 3 Stunden Content für lau. Ne? Ihr könntet natürlich auch 100.000 Euro an uns spenden. Ich muss da nochmal Rücksprache halten. Ob gut, wir auch schon. Ihr bringt den Leuten halt auch nicht bei, wie sie sich vor einer Kamera präsentieren. Ne? Kann ich das machen? Immer einmal lächeln. Das macht unser Experte Bleilo. Den müssen wir nur überzeugen. Ja. Der kann das. Der zeigt euch, wie ihr euch richtig schminken müsst, damit euer Gesicht auch gut aussieht. Der Trick ist immer wild mit den Händen rumwackeln und komisch gestikulieren. Genau. Genau, das ist sehr gut. Und die Polizei gibt euch auch noch ein paar Ratschläge für umsonst. Bis hin zu Heidi Stopper oder Thomas Sattelberger oder so der Bloggerin quasi in Deutschland, Jessie Weiss. War das Mike Grünheim? Also ich habe gerade gelernt, Jessie Weiss ist die Bloggerin in Deutschland. Ist das die hier, oder was? Das ist die. Das stimmt, wenn ich an Bloggen in Deutschland denke, dann denke ich auch immer Jessie Weiss. Genau. Danach kommt lange Zeit nichts. So ist das. Die soll mal ihr White Privilege machen. Ja, ich würde auch sagen, hier, das ist auch alles hier. Guck mal, wie weiß die ist. Und im Hintergrund ist auch alles weiß. Und dafür haben sie ja Frida Kahlo hinten hingehängt, damit es ein bisschen diverser wird. Du willst, dass vom Gesetz alle gleich sind. Bla bla bla. Na, fast. Du musst mehr mit den Händen fuchteln. Sehr vielfältig, ganz tolle Persönlichkeiten und es ist so direkt, dass man einfach selbst zu Hause wirklich irgendwie sagen kann, wann habe ich Zeit dafür. Ja, die Female Future Force Academy ist ein tolles Projekt von den Edition F Mädels, die ich schon seit Beginn kenne. Und es ist die Bloggerin. Ja, nur Jessica Weiss. Mich zugekommen und gefragt, ob ich ein Teil davon sein möchte. Und da ich glaube, dass es wirklich ein wertvolles Projekt ist, mit dem man sehr, sehr viel erreichen kann und in dem man sein Know-how und sein... Ein wertvolles Projekt, ja, auf jeden Fall ist es ein teures Projekt. ...ein bisschen weitergeben kann, bin ich unheimlich gern dabei. Warum ich die Female Future Force unterstütze? Ah! Das ist der Herr Zeiler, der Gründer von Einhorn-Kondoms. Ich selbst habe sehr oft die Möglichkeit bekommen, als Speaker und als Teilnehmer verschiedene Coaches ganz tolle Persönlichkeiten kennenzulernen. Und dieses Wissen hat mich enorm weitergebracht. Und viele haben einfach diesen Zugang nicht. Und insbesondere Frauen, wenn man auf solchen Konferenzen ist, dann sieht man das Publikum und man sieht eigentlich nur Männer mit Krawatten sitzen. Und deswegen finde ich das eine tolle Sache für 2 Euro die Woche, ein ganzes Jahr lang die Top-Speaker. Mir ist die Female. War mal, der Typ hat vegane Kondome auf den Markt gebracht. Ja. Der Typ hat vegane Kondome auf den Markt gebracht und jetzt ist er was? Hä? Was hat der überhaupt zu sagen? Female Future Force Academy. Er ist dafür. Also, FF. Ich finde das ja auch lustig, dass sie so ein Testimonial brauchen von einem mit einer tiefen Stimme, der nochmal sagt so, ja. Wurde ja Coaching. Mich hat das auch weit gebracht. Auf Future Force Academy wirklich ein Herzensanliegen, weil wir haben unsere Community von Anfang an mit eingebunden. Wir haben einen ganz starken aktivistischen Anteil. Und wir haben einen ganz starken aktivistischen Anteil, merkt man kaum. Ist das eigentlich... Ist das eigentlich die, die da immer auf Twitter rumlabert, ja, über die Hass? Ah ja. Das ist Fräulein Tessa. Das war die mit, wie viel Traffic kommt denn bloß über die Hasstrolle, wenn man feministische Inhalte macht? Laut Anita Sarkeesian ist die antifeministisch, weil sie sich sehr weiblich hält. Wir wollen, dass Menschen... total geschminkt und aufgeputzt. Also naja, aber die dürfen das ja selber, weil sie haben ja Agency. Wenn der Werbung eine Frau sind, so dargestellt wird, dann wird sie ihrer Agency beraubt. Miteinander arbeiten und große Dinge bewegen. Und das wird die Academy eben können. Sie bringt euch zusammen, sie gibt neues Wissen weiter, ihr lernt miteinander, voneinander. Egal, ob ihr jetzt politisch etwas bewegen wollt, eure Community stärken möchtet oder wirklich die komplette Welt verändern. Ich glaube, dass was wir hier... Ist gut, ne? Ja, genau, genau. Und das ist nämlich der Grund, das merkt man auch immer bei so... Erstsemestern, die Soziologie studieren, das oder was weiß ich, das sind immer die, die denken, die können die Welt verändern, weißt? Die komplette Welt verändern. Ja, genau, und verfallen dann in so einem Aktivismus und gerade bei so Frauen, ja, natürlich muss man dann für sich selber einstehen, aber weißt du, das ist unglaublich. Hat das Ganze ja so ein bisschen was Sektenmäßiges auf Erden. Dass ihr Leute rekrutieren, stärkt eure Community, tragt die Botschaft in die Welt. Nein, ich habe ja auch schon gewitzelt in der Vorbereitung, dass wahrscheinlich kriegt man dann auch so ein wöchentliches Audit. Da kriegst du dann so ein Audit-Gerät mit USB-Stecker heimgeschickt. Dann können die dich vermessen. Und da ist noch zu viel Patriarchat in dir. Genau, du musst dann erst auf den Femtan Level 5 kommen oder so. Sonst sind noch böse männliche Aliens in dir, die ständig irgendwas penetrieren wollen und dich davon abbringen, was Gutes zu tun. Genau, so wird das nichts mit der Female Future. Wir gemeinsam auf die Beine stellen, wird eine richtig coole Sache. Nora und ich haben immer auf so ein Programm gewartet. Wisst ihr was, jetzt ist Schluss mit Warten. Wir machen die ganze Sache einfach selbst. Wir haben das beste Programm für euch zusammengestellt mit 52 Top-Speakern und Experten, die es sonst echt nicht gibt. Und deswegen macht einfach mit und nehmt eure Zukunft. Die gibt's, nur in dieser einen Dimension, wo die Female Future Force herrscht, oder was? Ja, haben sie ein Video mit denen abgedreht und das war's. Dann sind das ja richtige Top-Speaker. Die werden wahrscheinlich erschossen, nachdem sie... die gibt's sonst nicht, haben wir unseren Zugang. Ja, genau. Deswegen brauchen wir auch 1 Million, weil wir hinterher vielleicht ein paar juristische Probleme kriegen könnten. Wir müssen nach Argentinien flüchten. Das ist ein Exklusiv-Deal. Seid jetzt dabei bei StartNext und Crowdfunding für 99 Euro. Holt euch das Programm, sagt euren Chefinnen und Chefs Bescheid, dass sie eure Teams unterstützen und macht jetzt mit, weil ohne euch können wir es nicht umsetzen. Also, Female Future Force. Ja. Oh. Oh. Wir standen da gerade echt total gelangweilt da und so ernst und dann auf einmal, ja! Genau. Ja, und wer jetzt gleich anruft, kriegt auch die größten Hits von Anita Sarkeesian auf 3 CDs dazu. Also überlegt es euch. Ja, und dafür macht die Frau Funk hier also ein bisschen Werbung mit dem Interview praktisch. Ja. Da hatten wir ja das ganze Ding angefangen. Ja, und da redet die Frau Funk halt so ein bisschen über ihr Leben und über ihre Tochter und wie hat das alles, ja. Man muss hart arbeiten, um zu erreichen, was man möchte. Nee, boah, echt? Das muss man? Scheiße. Naja, als Mann halt nicht, ne? Ach so. Nee. Deswegen ist das jetzt was Neues. Stimmt, du hast recht. Es gehört auch dazu, Altes abzuwerfen. Das können auch Freunde und Bekannte sein, die man hinter sich lassen sollte, wenn die einen Schwanz haben oder... Wo ist das hier verlinkt? Soll ich das mal anklicken, was hier verlinkt ist, hinter sich lassen sollte? Oder ich klicke es einfach auf. Auf Rezept. Ich will, warte mal, was ist deine Superpower? Also einfach nur, so wie jeder andere es macht, zu arbeiten. Also was soll die Scheiße? Oh Gott. Briefe an eine Freundin. Ich mag dich, aber ich ertrage dich einfach nicht. Dann nimm deinen scheiß Narzissmus und verpiss dich aus meinem Leben. Ist die einzige Antwort auf so einen Brief, ganz ehrlich. Was steht dann noch weiter? Also hier, warum gehen die Themen Weiblichkeit und Zukunft für dich Hand in Hand? Das wäre mal interessant, weil die ganz am Anfang sagt sie, die Zukunft ist weiblich. Ja, aber da ist doch noch vorher, Moment, in dem Absatz vorher ist noch eine schöne Charakterisierung von ihr. Die sollten wir nicht übergehen. Nämlich da heißt es, dass ihre Partner immer tolle Spitznamen für ihre Ambitioniertheit gefunden haben. Die nannten sie zum Beispiel zärtlich Pitbull oder Mirna Mussolini. Oh, cute. Das scheint ja eine nette Frau zu sein. Ne? Ja, Pitbull, ein netter Tiername. So. Den Weg zu meinem Ziel sehe ich als Spiel wie Schach oder Super Mario. Aha. Oder, weil das ähnlich ist. Genau, total. Weil mit Kasparov hier zu spielen oder hier mit dem NES-Controller beim ersten Kumba zu sterben, das ist fast das Gleiche. Also, wenn ich mit Kasparov spiele, ja, dann nehme ich einfach einen Pilz und dann werde ich groß und dann mache ich das. Genau. Ja, der Kasparov spielt eh immer mit Weiß. Guck dir den noch an, Nazi. Weil das jetzt schon weiblich ist. Soziale Netzwerke sind weiblich. Das Internet ist... Warum? Hä? Was? Warum soll das überhaupt gegendert sein? Ich dachte immer, die ganzen Codierer und Programmierer sind Männer und die flennen immer deswegen rum und dann kann kein weiblicher Einfluss entstehen. Also, hä? Was? Ja, wahrscheinlich meint sie wirklich ganz blöd, das Wort ist weiblich. Nee, oder? Nee. Hä? Nein. Nein, Chris, nein! Chris, die hat's da einfach gar nichts bei gedacht. Meinst du? Ich glaube wirklich, ja, das denken die so. Genauso wie mit der Tante vorhin da, mit diesem Spruch von wegen... Keiner hat Recht auf eigene Fakten. Ja, ja, genau, ja. Weil das jetzt schon deutsch ist, soziale Netzwerke sind deutsch, das Internet ist deutsch. Ja, gut. Ist halt echt so. Weißt dann klingt es auf einmal scheiße, ja, für die wahrscheinlich. Ja. Digitalisierung also ist deutsch. Oh Mann, ey. Deswegen, weil das alles ja so weiblich ist, deswegen bäumen sich ja auch die alten weißen Männer gerade noch mal auf wie ein Tier kurz vorm Tod. Sie spüren sehr wohl, dass die Zeit für sie gekommen ist. Ja. Weil das Internet so unglaublich weiblich ist, haben wir bei den Weltraumaffen ja auch so viele weibliche Zuschauer. Bestimmt Sally und Lilo auch, oder? Ah, ihr habt ja bei mir sind es fast 20% weiblich. Hey. Ah, bei mir ein bisschen weniger. Oh. Der gepflegte Bart. Patriarchalischer Witz. Genau. Man lernt in diesen Netzwerken zu kommunizieren, narzissmusfrei zu kommunizieren, als wenn dir das möglich wäre, liebe Mörder. Das lernt man da. Jetzt hier noch die Originalversion, sehe ich gerade. Ja. Ja. Oh, das ist ja ein seltener Anblick, dass ich das nochmal sehen darf. Wieso? Was haben sie? Haben sie da auch was dran geändert? Das ist die neue Version. Nee, es geht um das, was dann zwei Dinger weiter unten, glaube ich, war. Genau. Ja. Mars war es, wovon ich rede. Klammer auf. Lacht, Klammer auf, lacht, ja. Das ist nämlich der Gag, weswegen wir überhaupt auf diesen ganzen Artikel so sehr gestoßen sind, neben den geschmacklosen Vergleichen mit sterbenden Tieren. Diese Sache hier, was müssen wir jetzt bewegen, damit die Zukunft sich für alle in eine positive Richtung, wendet? Wir müssen eine feministische Terrorgruppe gründen und die alten weißen Männer aus dem Weg schaffen. Ja. Und da haben sich dann doch ein paar Leute irgendwie aufgeregt, weil das ja auch so ein bisschen nach Hautfarbe klingt und Alter und Geschlecht und so. Und deswegen haben Edition F professionell reagiert und hier ein Lacht hinzugesetzt, was uns ganz klar signalisiert, die meint das gar nicht ernst. Also ich sag ganz ehrlich, mit den Lachfahren ist dann auch lustig. Also da haben sie mich dann für sich gewonnen. Ja. Das verspült so einen Charme, da kann ich mich nicht gegen wehren. Unten steht irgendwie, man muss hart arbeiten oder sowas. Wo ist denn das nochmal? Das war oben ein Stück, oder? Mit dem hart arbeiten. Ich fand das Hashtag übrigens dann äußerst amüsant, was daraus entstanden ist. War schon lustig. Ja, da hatten wir ein wenig Spaß. Ja, es hat arbeiten. Man muss ja halt arbeiten. Wer das nochmal nachlesen will, kann das tun unter Hashtag twittern wie Edition F. Guck mal, ich finde das so krass. Die sagt sogar, auf was es ankommt. Man muss sehr hart arbeiten, um zu erreichen, was man möchte. Was hat das mit deinem Geschlecht zu tun, verdammt nochmal? Oder der Hautfarbe oder sowas. Man muss sehr hart arbeiten, fertig. Ja, aber hier geht es ja dann, hier geht's dann schon wieder weiter mit dem Wahnsinn. Damit meine ich nicht protestantisches Arbeiten, sondern ja, aber eine Form der Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema. Das bedeutet so viel wie, nimm meine gelebten Erkenntnisse wahr, deswegen weiß ich besser Bescheid als du, weil ich eine Frau bin, Punkt. Ja, aber ich glaube, ja, aber es kann ja auch heißen, arbeiten. Da meinst du halt nicht hier ganze Zeit ackern, sondern halt mit dem Kopf arbeiten auch. Weil es voraus sind, weil die ja davor auch gesagt hat, den Gegner sozusagen zu wissen, was der Gegner denkt, also die Konkurrenz und sowas einen Schritt voraus sein. Ich glaube, das meint sie damit. Ja. Okay. Du Idiot. Ja, ich merke das schon. Ich nehme hier immer das Schlimmste von den Leuten an, aber ich habe halt so oft recht, deswegen mache ich das auch weiterhin. Ein komisches 52-Wochen-Seminar kann man wahrscheinlich auf den Einsatz runterbrechen. Man muss sehr hart arbeiten, um zu erreichen, was man möchte. Ja, genau, am Ende kommt so, ja, du Idiot, wir haben dir das Geld abgezockt. Ha! Ah, aber den Fehler machst du nicht nochmal. Lacht. Lacht. Ja, gab es nicht auch mal so ein Ding, wo Mr. Burns irgendwie so ein Selbsthilfekram irgendwie in seiner Firma angemacht hat bei den Simpsons irgendwie? Die dann alle da irgendwie schuften mussten. Aber es gab auf jeden Fall vor 2 Wochen eine Folge, wo er irgendwie in Yale wieder ankommt und die, das ist eine neue Folge. Ja, ja, genau. Und die Yale-Studenten da alle auf diesem Social Justice-Trip sind. Ah, die neuen Folgen kenne ich nicht mehr so gut. Ich bin ja noch aus der alten Zeit. Wie viele Staffeln gibt es denn da jetzt mittlerweile? Ja, ich habe das auch schon lange nicht mehr geguckt, aber es hat mir halt einer empfohlen, dass es da irgendwie um das Thema ging und ich habe es mir auch noch nicht angeschaut, aber ich habe Ausschnitt auf jeden Fall gesehen, es war sehr lustig. Also hatten, kannst du die Folge weiterempfehlen? Die hatten zum Beispiel so ein Zitat, also dass irgendwie, also er geht halt irgendwie nach Yale zurück und also Mr. Burns jetzt, der hatte da irgendwie studiert, das ist ja so eine Anspielung darauf, dass die ganzen Simpsons-Schreiber aus den ersten Jahren alle in Harvard waren und Yale, Harvard ist ja immer so eine Konkurrenz. Und deswegen haben sie den Burns halt zum Yale-Mann irgendwie gemacht. Und auf jeden Fall, okay. Auf jeden Fall steht halt so ein Typ da irgendwie vor ihm und sagt irgendwie sowas wie, wir müssen die Leute irgendwie vor schlechten Erfahrungen schützen oder irgendwie so. Und da ist da drunter so eingeblendet, echtes Zitat von einem Yale-Studenten oder so. Chris, ich glaube, es ist lustiger, wenn wir uns das selber angucken. Ja, ich wollte nur danke für die Empfehlung zu Ende führen, dem. Habt ihr noch mehr Edition F? Dein Wille kann Berge versetzen. Was? Du kannst alles machen. Du wirst schaffen, was du dir vornimmst. Mach dir keine Sorgen. Vorsicht vor Projektionen. Was du fühlst, es war Chaka. Und wenn ich jetzt mit den Fingern schnipse, sind sie ein Huhn. Vorsicht vor Projektionen, sagt Edition F. Sagt Edition F. Was ist, wenn ich im Kino arbeite? Da machen. Vorsicht vor Projekt. Dann brauchst du aber keinen Vorsicht. Vorsicht vor Popcorn. Was du fühlst, ist wahr. Das ist auf jeden Fall ein Satz für ein T-Shirt. Ja, das ist auch gut. Vorsicht vor Projektion, was du fühlst, ist wahr. Ja. Vollidiot. Diese beiden Sätze. Was war Weltraumaffen-Merchandise? Diese beiden Sätze passen auch prima zueinander. Ja, Vorsicht vor Projektion, was du fühlst, das war. Was meinst du mit Projektion? Also die anderen, was die anderen von dir denken, das sind die Projektionen, oder wie? Meint die das damit, oder hä? Also sie scheint ja eh nicht viel vom Menschen zu halten. Bleib so eigenbrötlerisch und eremitenhaft, wie du von Natur aus bist. Also. Die hätten auch einfach auf irgendeine Webseite gehen können mit allen positiven Redewendungen, das einfach da reinbuttern können. Ich glaube, ganz ehrlich, dummer Abschnitt. Viel anders ist das ja nicht abgelaufen, Sally. Guck Konfuzu sagt, gib mir 1 Million Euro. Was war die Zahl? 1 Million Euro. Oder meinst du Mimi? Euro. Ich kann es nicht aussprechen. Ja. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich das hier nochmal kurz fixe. Ich fixe das mal eben. Dass du wieder fixst. So, mit Freunde. X und mit CK. Oha, guck mal, ein Chatfenster mit Margin und Family, Laura, oh. So, gefixt. Nickt. Ja, das ist jetzt das Kontrastprogramm zu Edition F. Das ist von Opexop eingestellt gewesen. Also ich habe es mir noch nicht durchgelesen, aber es geht hier wohl scheinbar um Falschanschuldigungen und ja. Ich darf dich kurz korrigieren, das habe ich eingestellt. Ach, du hast es eingestellt, okay. Da habe ich das falsch im Zusammenhang gesehen. Ja, es geht halt um diese Geschichte, dass in Amerika an den Unis unter diesen Title IX-Geschichten Gleichberechtigung und Schutz von Frauen vor sexueller Gewalt halt sich ja, das hatten wir ja auch schon öfter, es so Uni-Gerichte praktisch gibt. Wenn man da angeklagt wird oder angezeigt wird wegen zum Beispiel sexueller Belästigung oder Vergewaltigung, dann wird das uni-intern geklärt und teilweise wird das wohl relativ harsch geklärt, ohne dass die Beschuldigten große Möglichkeiten haben, sich dagegen zu verteidigen, und so war es auch in dem Fall. Da ist demjenigen wirklich wohl auch einfach aus ja, Gehässigkeit oder Gleichgültigkeit sind ihm halt einfach alle Möglichkeiten verwehrt worden, sich zu verteidigen. Und jetzt gibt es halt nach seinem Selbstmord, gibt es jetzt eine Verhandlung, die hat jemand angestrengt gegen die Universität und gegen die Leute, die halt, die praktisch da die Ankläger gespielt haben bei diesem Unitribunal. Aber ja, der Mann ist tot. Also ja. Und die sagen ganz klar, die Leute, die hier die Klage eingereicht haben, sagen ganz klar, es sind halt nicht mal die Regeln eingehalten worden, die die Universität sich selbst gegeben hat, geschweige denn halt Regeln, die das Ganze irgendwie justiziabel sozusagen ja machen. Also auch gerade diese Gleichstellungsbüro, die haben halt irgendwie, das war da glaube ich mal so ein Bundesgesetz, dass die Unis da halt das hinbekommen sollen, oder? Dieses also Title IX? Ja, das Title IX sagt eigentlich nur, dass die Universitäten halt sich darum kümmern müssen, dass die Leute nicht diskriminiert werden. Und ja, ja, zum aber Beispiel wegen ihrem Geschlecht. Da, halt, dann gab es diesen sogenannten Dear Colleague Letter von der Education Ministerin von Obama, die halt gesagt hat, so ihr Universitäten, ihr macht nicht genug gegen Campus Rape und deswegen, wenn ihr da nicht mehr macht, dann hauen wir euch mit diesem Title IX Gesetz. Und deswegen sind die halt alle komplett ausgetickt. Und also wir entziehen euch das Funding, heißt so viel wie hau ich euch. Funding, und, genau, ja. Und ja, deswegen sind die halt ausgetickt und haben halt dann gesagt, so okay, wir müssen jetzt die alle verurteilen. So irgendwie. Und bei diesem im Campus selber Sachen, da gelten halt nicht die normalen Regeln von irgendeinem Prozess, sondern die können halt die Leute auch ausschließen, schon mit weniger. Also wenn es eher wahrscheinlich ist, dass die schuldig sind, als nicht wahrscheinlich, oder wie die das da immer irgendwie sagen. Da gibt es auch so eine krasse Geschichte von so einem, oder willst du noch weiter erzählen, sorry? Nö, erzähl mal. Also das war auch in einem Sam Harris Podcast, da hat er so einen Professor bei sich und der hat so gemeint, das war in so einem Philosophie-Seminar und die hatten es dann irgendwie von Ästhetik, glaube ich. Und dann haben halt, ich meine, an amerikanischen Unis, da wird ja viel mehr diskutiert als in deutschen. Und dann haben halt irgendwie zwei Studierende da irgendwie diskutiert. Und dann sagt der eine irgendwie so, hat zum Beispiel genommen, ja, wenn zwei Männer sich zum Beispiel küssen und ich als heterosexueller Mann finde das vielleicht eklig, aber das heißt nicht, dass das irgendwie schlimm ist und so. Und also der wollte da was sagen, dass Ästhetik nicht gleich akzeptiert, also dass es da schon einen Unterschied gibt. Und dann ist eine im Seminar zum Gleichstellungsbeauftragten Dingsbüro der Universität gegangen und dann wurde der Typ, der die Aussage gemacht, also wegen homophober Aussagen anscheinend, hat sie sich beschwert und der Student wäre fast von der Uni geflogen und der hat gemeint, er selber, weil er war ja der Seminarleiter und er war ja da, das hat ihm fast über einen Monat seiner Zeit geraubt. Weißt du, Sachen, die er halt zum Arbeiten braucht, zum Sachen korrigieren, für keine Ahnung. Ja, und weil jemand das als homophob dargestellt hat, aber das im Nachhinein dann sozusagen war halt klar, nein, das war nicht homophob gemeint, er hat das theoretisch gemeint und bla bla bla in einem Philosophieseminar, aber es hat über einen Monat seiner Zeit gekostet. Und wenn er sich nicht so reingehängt hätte, hat er auch gemeint, hätte er nicht gewusst, ob sie den eigentlich einfach rausgeschmissen hätten, weißt? Ja. Also ja, Amerika ist echt, denke ich, krass manchmal. Zahlst ja, $50,000 im Semester und dann sagst du irgendwas ganz Normales und dann wollen sie dich rausschmeißen. Ja, ich habe auch schon lange nichts mehr gehört von, weil es gab ja auch diesen deutschen Studenten mit dieser Mattress-Girl-Geschichte. Und die wollten ja eigentlich auch die Universität verklagen. Er hat wieder eine Instanz verloren, will aber weitermachen. Okay. Oder ist abgewiesen worden, irgend sowas. Ich habe gerade letztens einen Artikel drüber gelesen. Ja, das haben wir jetzt schon gesehen gehabt. Hey. Hallo, ich ziehe mich an wie die Leute in Schweden. Oh Gott, grüne Jugend. Bayern, was? Da gibt's Grüne. Sogar nicht zu wenig. Also Bayern ist ja schon auch so eine Speckgürtelgegend und da sitzen ja durchaus dann auch Grüne. Okay. Wahrscheinlich wohnen die meisten in München oder in Nürnberg. So, Frauen mit Stern bilden Banden. Das ist, was ist ja. Hä? Frauenstern? Was? Frauen mit Stern. Nee, eigentlich ist das nur interessant, weil halt hier der Ablaufplan dieses Seminars ist. Und da steht dann hier Frauenrollen, Weiblichkeitskonstruktionen, queere Menschen im Rechtsextremismus, Rechtspopulismus in der neuen Rechten, Amadeu Antonio-Stiftung. Und drunter, Workshop-Phase, Attraktivitätsmomente und Motive für Frauen, queere Menschen, bla bla bla, Amadeu Antonio-Stiftung. Also die Vernetzung geht überall hin. Ja, Sally, dann mach's gut, wenn du gehen musst. Okay, tut mir leid. Hier ist es immer schön. Ich mag euch alle sehr. Knutsch für Bleilo, Knutsch für den Marsaffen und Knutsch für Capsler Chris und Knutsche an den Chat, auch wenn ihr verrückt seid. Tschüss. Ciao. Also das war eigentlich alles, was ich hier aufzeigen wollte. Wie das ist schon, wird schon mitgedacht praktisch, ja. Das ist schon im Gehirn, das ist schon verbunden. Kampf gegen Rechtsextremismus, ach ja, AA-Stiftung. Ja, wen sollen wir auch sonst anrufen? Ne? Ist so Bandenbildung nicht illegal oder so? Naja, es ist ja wieder nur so sassy. Bildet Banden. Das bildet wie... Banden, macht sie Plattmacker, gibt's in jeder Stadt. Genau. Es gab ja auch die schöne, es gab ja nachdem diese Edition F-Geschichte mit der Terrororganisation und dem Lacht passiert, es gab es ja am nächsten Tag auch dann so von Frau Bücker und einer anderen Dame von Edition F auch so, haha, ihr versteht ja keine Satire, hihihihi, das war ja wohl nicht ernst gemeint, das versteht ja auch jeder, das, ja klar versteht das jeder, dass die Frau das wahrscheinlich nicht ernst meint. Das Blöde ist halt nur, wenn ich irgendwas sage in der Richtung und sage, das habe ich nicht ernst gemeint, das war ein Spaß, das war übertrieben, bin ich ein Hate Speech Heini und krieg wahrscheinlich irgendwie Besuch vom Heiko. Genau das Problem auch dann wieder diese Doppelmoral, wenn es wir machen, dann ist es Satire und wenn es andere machen, ist es Hate Speech. Und das ist, finde ich, ganz lustig. Also in Calgary sollte Red Pill aufgeführt werden. Die regelmäßigen Zuschauer unseres Streams kennen den Film inzwischen. Es ist eine Dokumentation über die Männerrechtsbewegung von Cassie Dray und hat schon an manchen Plätzen irgendwie Ärger hervorgerufen. Und hier in Calgary war es nicht anders. Die Leute haben versucht, alle Plätze für das Kino zu reservieren auf Stupid Neckbeard. Oder sie haben dann angefangen, als das nichts genützt hat, haben sie angefangen, Boykottaufrufe an das Kino zu schicken. Das hat gewirkt, das Kino hat den Film abgesetzt. Oh. Daraufhin kamen die Boykottaufrufe von der anderen Seite und waren wohl auch relativ laut. Daraufhin ist das, der Film wieder eingesetzt worden. Aber lustigerweise scheint es irgendwen zu geben in diesem Kino, der die Protest-Heinis irgendwie besser findet oder so. Deswegen ist das Plaza-Theater stolz, die erste Veranstaltung von Kinogänger sehen Kinogängern beim Kinogehen zu präsentieren. Es wird dort ein Peaceful Silent Protest gegen den Film. Warum? Also, das habe ich noch nie gesehen, dass ein Kino gleichzeitig eine Protestveranstaltung gegen den Film organisiert, den es zeigt. Na, hat er auf jeden Fall zumindest kreativ gelöst, wenn das irgendwie geklappt hat. Aber für mich gibt es eigentlich als Kinobetreiber überhaupt kein Vertun. Ich würde, also gut, es hat natürlich auch finanzielle Hintergründe, aber an sich müsste ich doch dafür sein, den Film generell zu zeigen. Also ich habe das so verstanden, dass das, glaube ich, von oben kam, dass sie den Film zeigen müssen. Ach also so, dass, ja, dass halt da jemand gesagt hat, okay, wenn ihr da protestiert, dann setzen wir den ab. Und dann, nachdem der Shitstorm zurückkam, hat wahrscheinlich jemand aus der Kette, zu der das gehört, gesagt, nix da, du machst das. Und dann hat derjenige halt versucht, das bisschen Macht, was er hat, zu nutzen, um dann diesen, um seinen irgendwie zu virtue signalen, dass man halt doch trotzdem und so. Let's nip ignorance and violence in the bud, shall we? Als wenn der Film irgendwie zu ignorance and violence aufrufen würde. Das Gegenteil tut er. Ist doch das Gegenteil, genau. Ist doch eher so ein Stück Aufklärung. Und unten drunter gleich, oh, es tut mir so leid, dass das Blaser den Film doch zeigt. Oh ja. Und wahrscheinlich auch da alle, die gegen den Film protestiert haben, keiner von denen hat das Ding gesehen. Die haben wahrscheinlich alle Kopfhörer aufgehabt oder so. Oder haben die, hatten die Möglichkeit, den zu gucken? Ich weiß nicht genau, wie es abgelaufen ist. Ja, man kann den inzwischen streamen. Aber ich denke mal, niemand wird sich die Mühe machen von denen, den Film zu streamen. Die machen einfach so Propaganda dagegen. Ja, bei so vielen Sachen. Wissen gar nicht, was los ist. Hauptsache dagegen. Ja, aber ansonsten guckt ihn da draußen, Zuschauer. Guckt euch den Film an. Ja. Genau, also Anno Witzurek hat diese Woche irgendwie den Twitter-Account vom Zeitmagazin bespielen dürfen und ich fand das ganz lustig, dass sie hier, also zum ersten, dieser komische Artikel, den sie teilt, die DDR tausende Frauen mit jetzt in Klammern sexualisierter Gewalt gefügig machte und dann vor allen Dingen halt, sie hat einen Twitter-Account vom Zeitmagazin und verteilt irgendwelche, irgendwelche Beiträge von der Süddeutschen. Ja, siehst du, die denkt halt über ihr Zeitlager hinweg und gibt allen Medien eine Chance. Sehr nett von ihr. Aber ja, es ist eigentlich ein bisschen komisch, halt so irgendwie Sachen von der Konkurrenz verteilen. Die sollen uns mal den Account geben für eine Woche. Ja, genau. Will ich damit auch wir ja den Stream auch anständig verkaufen können. Genau. Magazin, das ist genau unser, so Feuilleton und so, da sind wir voll zu Hause. Ja. Da sehe ich auch die Weltraumaffen. Ich glaube, Feuilleton ist auch so ein Fremdwort für wackeln mit den Armen beim Sprechen. Definitiv, aber da will ich jetzt nicht so viel drüber verraten. Das lernt man dann alles in dem Seminar. Genau, eine Million, mindestens eine Million. Lilo ist nämlich einer von unseren 52 Speakern, aber sagt es nicht weiter. Ich habe auch Angst, dass ich hinterher erschossen werde. Nee, du darfst weiterleben. Gut, das lassen wir noch nachher mal vertraglich zusichern. Jemand mit deiner Maske wird auf jeden Fall noch wieder auftauchen. Aber das ist das Gute daran. Ja, Frauen im Content-Business. Genau, über dieses Ding bin ich hier auch gestolpert. Das ist hier irgendwie. Er hat eine wunderschöne Frau. Sie heißt Inkontinentia. Das ist hier. Also das war auch im Zusammenhang mit diesem Edition F Coaching-Kram irgendwie. Das ist hier irgendwie so eine PR-Agentur oder sowas oder Marketing-Agentur. Und da schreibt dann hier halt diese Frau Eichmar, ja, wie toll das doch ist, irgendwie Frauen zu haben, die Inhalte produzieren. Also halt Content-Marketing ist ja irgendwie quasi, dass du deinen eigenen Blog hast oder sowas in der Firma und da halt die ganze Zeit irgendwelche Inhalte dann publizierst, die irgendwie mit der Firma zu tun haben. Super spannendes Feld. Aber sind sie jetzt alle irgendwie, das ist der Herrschrat Goldgräberstimmung, das ist irgendwie so der neue heiße Scheiß. Da gab es auch auf der CeBIT dieses Jahr irgendwie so eine ganze Veranstaltungsreihe dazu, wo sich die super Leute vom Content Marketing da irgendwie gegenseitig erzählen konnten, was ihre Strategien sind. Und ja, angeblich ist das alles von den Frauen gekommen und die können das ganz wunderbar toll und die können ganz wunderbar toll da irgendwie schreiben für ihre. Obwohl sehr viele Frauen im Content-Geschäft vertreten sind, ist die öffentliche Wahrnehmung eher männlich. Ja. Ja. Warum muss man denn aus allen immer ein Geschlechterproblem machen? Weil die für mich so drauf sind. Mir ist das egal, von wem da jetzt wer da jetzt der Content-Manager ist, solange mir der Content gefällt. Ja, und wie geil, sie vergleicht das mit einer Polizistin, die an einem Mörderfall arbeitet und dann von dem FBI den Fall entzogen bekommt. Ist sie noch ganz klar? Ja, so sind die drauf, ne? Ja, so mache ich das auch immer. Wenn eine Frau eine gute Idee hat, gehe ich hin und sage, Entschuldigung, das ist ab jetzt unser Fall, bitte gehen Sie weg. Und dann nehme ich die Idee und gebe es als meine eigene aus. Und man braucht auf jeden Fall mehr Frauen auf Podien und so weiter, also... Mit Frauen richtig. Können Events nur gewinnen, Team Gina, Lisa. Ups. Vertraut der weiblichen Qualität. Was? Weiblich ist keine Qualität. Weiblich ist ein Kriterium, aber keine Qualität. Muschi nix helfen bei Schreiben. Alter. Ja. Und natürlich soll man sie finden und bevorzugt nehmen und hast ja gar nicht was alles und tralala, also so viel Text. Gebt also nicht Frauen die Schuld, wenn das Content-Podium voller Männer ist. Ihr macht mich wahnsinnig. Das Podium sollte aus mindestens einem Drittel Frauen bestehen, sonst setzt eine männertypische Dynamik ein. Oha. Beware auf männertypische Dynamiken. Warum drückt mir immer eine Frau mein Namensschild in die Hand, als wäre es ein Naturgesetz? Ey. Oh. Was sind das für Menschen, die sich an so... Wie können die überhaupt morgens ihre Strümpfe anziehen und überlegen sich nicht, oh, wer weiß, ob den nicht vielleicht ein Mann gehäkelt hat oder eine Frau für untermittendes Lohn. Ich kann gar nicht aufstehen. Die trägt locker nur Strümpfe, die zumindest ein Drittel von Frauen gehäkelt wurden. Ansonsten haben die Strickmuster eine männertypische Dynamik. Nie mehr will ich nach einer Diskussionsrunde stehen bleiben, während alle männlichen Mitdiskutanten miteinander essen gehen. Haben die sich ein Schild umgehängt? Hier keine Frauen? Oder haben die gesagt, verpiss dich, Schnalle? Oder warum bist du nicht einfach mitgegangen, was essen? Ja, und vielleicht liegt es auch nicht an ihrem Geschlecht, vielleicht ist die auch einfach nur ihren Mitdiskutanten unsympathisch und die haben keinen Bock mehr, da essen zu gehen. Ja, genau, vielleicht hat sie vorher in der Diskussion fünfmal darauf hingewiesen, dass sie die einzige Frau ist und sich ausgekotzt. Ah. Und da haben die sich gedacht, das will ich mir jetzt nicht auch in meiner Freizeit anhören. Ja, viel zu sagen. Und dann ist hier genau so eine super Liste von Leuten, die du einladen kannst. Das gehört natürlich auch dazu. Da war ja auch ein Name dabei, den ich kannte. Warum kennen wir denn keine davon? Ich kenne auch keine. Ich gehe gerade durch. Gibt es noch eine verborgene Ebene der Feministinnen, die wir noch nicht gesehen haben? Das ganz ehrlich, wenn das Top-Frauen sind, die man einladen kann, dann sollen die mal zum Weltraumaffen-Stream kommen. Mhm. Wenn weitere Top-Frauen einfallen, bitte füllt die Kommentare damit. Also, liebe Zuschauer. Freunde. Oh ja, Brigitte Bardot, Gina Lolo, Brigida, Sophia Loren. Was? Ja, so viel zu diesem super tollen Ding. Boah, ja, das Ding ist auch schön. Ja, es gibt ganz schön viel Genderforschung an den Universitäten. Aber hier der Axel Meyer von der Neuen Züricher Zeitung, der sieht das ein bisschen anders mit der Sinnhaftigkeit von sowas. Sehr lustig hier. Also ich finde die Illustration schon ziemlich gut. Das kommt so einem Snowflake-Ding schon relativ nah. Ja, und dann geht er auf dieses National Geographic Cover, das wir, glaube ich, auch mal gezeigt hatten hier mit dem 9-jährigen Transgender-Mädchen, das so die Revolution des symbolisieren sollte, da vorne drauf. Also ein armer, kleiner, verwirrter Junge, der zu dem Zeitpunkt gerade gedacht hat, er wäre ein Mädchen. Und das wird dann als Wissenschaft verkauft von so einer Institution wie National Geographic. Schade. Es gibt gemäß den Gender Studies nicht nur zwei Geschlechter, es gibt viele. Sie werden mittlerweile in 50 verschiedene Kategorien eingeteilt. Ja. Wirklich ist das, was der Einzelne für wirklich erklärt. Darüber hinaus verfügt sie, so die Meinung vieler Biologen, kaum über wissenschaftliche Evidenz, die Genderlehre. Komisch. Von einer Ideologie zu sprechen, scheint daher legitim. Wer mir ihre Prämissen in Frage stellt, muss sich jedoch vorwerfen lassen, er nehme die Selbstzuschreibung der Menschen, also die Menschen selbst, nicht ernst. Er wird wahlweise des Sexismus, des Chauvinismus, des Rassismus oder der Ignoranz bezichtigt. Oder alle vier Dinge möchte ich hinzufügen. Ganz gut auf den Punkt gebracht, auf jeden Fall. Spätestens wenn alle Menschen gender-like reden, hat sich die Triftigkeit der Gender Studies erwiesen. M2F, Polygender, T-Sternchen, Man, T-Sternchen, Woman, Two-Sternchen, Person, Two-Split-Person. Ja. Traurig. Ja, und dann finde ich das auch eine schöne Analyse. Hier, die Naturwissenschaften haben den Genderismus lange Zeit als evidenzfreies Gerede belächelt. Doch langsam regt sich Widerstand. Dabei ist die Kritik nicht durch Phobien oder Intoleranz motiviert, wie sie von den Kritikern gerne unterstellt wird. Vielmehr speist sich diese aus einer erkenntnistheoretischen Sicht, die mit dem konstruktivistischen Zugang der Genderforscherinnen und ihrer politischen Unterstützung nicht deckt. Naturwissenschaftler wollen die Welt primär nicht bekehren, sondern verstehen. Sie suchen nach Antworten, die sich an einer objektiven Wahrheit orientieren, nicht an subjektiven Selbstbeschreibungen oder Dekonstruktionen von diesem oder jenem. Gut. Und auch wieder hier, 90% der mehr als 200 Gender-Professoren Deutschlands sind weiblichen Geschlechts. Warum? Also wenn das irgendwie in irgendeiner Form... Ja, weil es früher Women's Studies hieß, ne? Und jetzt halt eben Gender Studies. Also wenn man das ernst nehmen will, also ich würde halt auch nicht irgendwem glauben, der mir sagt, irgendwie, das und das ist das Allerbeste, wenn er selber eine Firma hat, die das herstellt. Da gehe ich von Befangenheit aus. Die Weltraumwaffen sind das Allerbeste. Doch, mit Verlaub. Biologie ist kein Ismus, sie ist eine objektive, experimentelle Wissenschaft wie die Physik. Ihre Erkenntnisse haben auch für die kulturellste aller Arten, den Homo sapiens, Gültigkeit. Sick burn. Damn. Wer hat den Artikel geschrieben? Oh, ich weiß den Namen nicht mehr. Es ist aus der NZZ. So, stand auf jeden Fall Axel Meyer. Ganz gut zu sein. Axel Meyer. Credits to Axel Meyer. Auf jeden Fall. Und ich find's echt super, dass so Zeug immer mehr aufpoppt. Das macht Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Und das brauchen wir momentan. Er erklärt auch nochmal Intersexualität, Homosexualität und solche Sachen. Hier geht's um Affen. Dann geht's um Erziehung. Wir werden nicht als unbeschriebene Schreibtafeln geboren, so sehr wir uns dies auch wünschen. Selbst bei Experimenten mit Affen zeigten sich diese Unterschiede schon im Verhalten von Affenbuben und Affenmädchen. Affenmädchen gibt es doch gar nicht. Da haben wir jeweils eine hier im Stream gehabt. Und die trauen sich ja nicht. Die trauen sich ja nicht, genau. Die sind so shy. Dabei wäre ich schon dafür, dass wir mindestens ein Drittel Affenmädchen im Stream haben. Ja, wenn wir welche finden, immer gerne. Wenn die in der Lage sind, mit ihrem kleinen Gehirn unsere Sache mitzugehen. Also wenn ihr irgendwelche Affenmädchen im Chat sind. War doch so. Meldet euch bei Marsaffe. Genau. Bild vom Gehirn bitte einfügen. Ja, und hier, genau, hier ist nämlich nochmal das mit der Karl von Linné-Straße, was wir eben beim Fleischhauer mal angerissen haben. Schwedischer Naturforscher und Begründer der biologischen Systematik, Vordenker einer biologistisch begründeten Geschlechterhierarchie und Rassenlehre. Das kommt jetzt an das Schild von der Karl von Linné-Straße dran. Der Mann ist seit 200 Jahren tot. Und jetzt muss er da nochmal irgendwie in der Ecke stehen mit dem Eselshut auf, oder was? Das bringt uns weiter als Menschen, dass wir 200 Jahre toten Leuten irgendwie sagen, dass sie nicht gewusst haben, was wir heute wissen. Das bringt uns als Spezies weiter, bin ich sicher. Ja. Vielleicht können da einige Menschen jetzt ruhig wieder schlafen. Das hat ihn die ganze Zeit zu schaffen gemacht, dass da halt kein Schild war und jetzt ist es da. Ja. Also ich weiß auf jeden Fall, dass in der Lutherstraße in Hannover kein so ein Schild hängt. Luther, super Typ, aber mochte keine Juden. Ja, und keine Bauern und keine Demokrat war auch nicht. Vernunft und Wissenschaft sind Errungenschaften, die es zu verteidigen gilt, genauso wie unsere westliche Toleranz. Jeder soll auf seine Fasson glücklich werden, innerhalb oder außerhalb irgendwelcher Normen. Aber es sollte klar sein, dass sich der Mensch das Geschlecht nicht einfach selbst gewählt hat. Seine Würde kommt ihm nicht qua Geschlecht zu, sondern weil er ein Mensch ist. Wir sollten dafür sorgen, dass dies so bleibt, statt einen unsinnigen Kampf um Genderzuschreibungen zu führen. Amen. Und dafür scheiß viel Geld auszugeben. Amen, genau. Der Mann ist Professor für Zoologie und Evolutionsbiologie an der Uni Konstanz. Da kommt noch ein Schild dazu. Biologische, zweigeschlechtliche Bösehaftigkeit. Propaganda, unwissenschaftliche, bla. Ja. Sexistischer Hater, das steht da auf dem Schild. Mhm. Ja, das habe ich rausgesucht, weil es so gut zu dieser Doppelzüngigkeit passt. Der Mann ist beim Spiegel. Und das war kurz nach der Explosion in der Petersburger Metro. Da war noch nichts bekannt, überhaupt nichts. Und während wir ständig gesagt bekommen, es ist ganz schrecklich, wenn ihr immer glaubt, das wäre die Religion des Friedens gewesen, ist es natürlich völlig legitim, nach einem Anschlag in Russland den Putin dahinter zu vermuten. Wobei, ich habe irgendwie die Woche mit Abel gesprochen und er sagte auch, er sieht schon Anzeichen dafür, dass das nach der Strategie von diesem Dugin, diesem Denker hinter Putin angeblich, passen würde, so einen Anschlag als False Flag zu inszenieren. Aber ich finde es halt lustig, dass uns die Medien, die uns immer wieder erzählen, man muss alles prüfen und alles muss erst genauestens nachgeprüft werden, bevor man irgendwie was sagen kann, gleich Minuten nach dem Anschlag mit solchen Verschwörungstheorien kommen. Darum ging es eigentlich. Ja, das war so ein Fundstück von mir, Empower Democracy. Ich hatte zuerst gedacht, das wäre auch wieder sowas irgendwie mit Fake News oder so. Aber in diesem Fall ist es quasi so eine Lobbygruppe von Verlagshäusern, wenn ich das richtig verstanden habe, glaube ich. Also von so quasi den Leuten, die mit der journalistischen Arbeit andere Leute Geld verdienen und die regen sich hier darüber auf, dass sie da zu wenig Geld dran verdienen im Internetzeitalter. Also das ist hier quasi der Aufruf von denen mit so einem kleinen FAQ dabei. Und da wollen sie halt ihre Rechte hier mehr gewahrt haben. Und ganz lustig fand ich hier dieses Will the Publishers Right Impact Citizens? Also wird das die Bürger irgendwie beeinflussen? Da kommen sie dann natürlich gleich wieder zu, nein, das wird die Bürger überhaupt nicht beeinflussen. Wir wollen ja nur vernünftig Geld verdienen. Mehr wollen wir ja gar nicht. Und ja, also nach dem Motto, für private Benutzung von irgendwelchen Zitaten und Illustrationen, da wird natürlich nichts irgendwie passieren. Aber es zieht halt so ein bisschen darauf ab, dass du im Internet halt eben alles irgendwo zum Beispiel in einem Stream einblenden kannst von Weltraumaffen oder so. Und da muss ich ja Ja, da verdienen die ja im Endeffekt kein Geld dabei und das möchten sie gerne. Und deswegen wollen sie gerne Naja, EU-Rechte geändert haben. wenn jetzt hier die Zuschauer deren Inhalte so interessant finden, dass sie sich auf deren Seiten da weiter drüber informieren möchten, dann Naja, das ist verdienen die das schon Geld. ja, sollte man so denken, ja. Und eigentlich ist Ich die denke zum Beispiel hier Rechtslage die, im Moment ja. ja da auch relativ klar, ne? Also deswegen wollen sie es ja auch ändern. Hier sind auf jeden Fall alle möglichen Leute hier irgendwie dabei, ne? Also das sind ja diese großen Zusammenschlüsse von denen. Und ja, das ist jetzt halt so das Lobby-Ding dazu. Und die verkaufen das hier halt so als stärkt die Demokratie, freier, unabhängiger Journalismus, rette die Presse. Na, deswegen hatte ich halt zuerst gedacht, dass das irgend so ein Ding von Journalisten halt ist. Aber nee, das ist in dem Fall nur von den Leuten, die damit Geld verdienen, dass andere Leute Also im Journalisten sind. Prinzip genau das Gegenteil, für was ja geworben wird, wenn die nicht wollen, dass Streams dann irgendwelche Seiten zeigen können und so. Ja, genau, das ist im Endeffekt, dass alles über die laufen muss oder die wenigstens Geld dafür bekommen, für jeden Kram, der irgendwo publiziert wird, kommentiert wird und so weiter. Ja, das ist auch aus der, also wir haben jetzt gerade den Themenkomplex Journalismus hier mal wieder erreicht, wie euch wahrscheinlich auffällt. Und es war ja schon mehrfach auch Thema dieses Adblock-Ding mit der EO GmbH. Das ist ja auch so ein ewiges Ding, wo der Sascha Pallenberg viel zu recherchiert und geschrieben hat von Mobile Geeks. Und jetzt, also letztes Jahr hatten wir ja den Fall, hatten wir auch darüber berichtet, dass es dieses bezahlte Panel gab auf der Republika-Konferenz, wo also Flutter, das ist dieser Dienst, wo man halt irgendwelchen Content-Creatern Geld spenden kann, also wie so eine Art, nicht ständig, sondern immer mal wieder für bestimmte Artikel halt Geld spenden kann. Und also im Vergleich zu Patreon oder so. Und die hatten halt eben so eine Kooperation angekündigt auf der Republika in diesem bezahlten Panel mit Adblock Plus, dass quasi Adblock die Einblendung von Flutter halt anzeigt in diesem Adblocker. Und das Also das Problem bei Adblock Plus war halt schon immer, dass sie, also eines von den vielen Problemen war halt, dass sie das quasi angeboten haben, dass die Werbung trotzdem angezeigt wird, wenn man halt dafür bezahlt. Damit haben die ja das ganze Geld gemacht. Also das ist deren Geschäftsmodell. Und die übernehmen dann halt so peu à peu irgendwelche anderen Dienstleister, die da irgendwie für die interessant sind. Und jetzt haben sie halt nicht nur eine Kooperation mit Flutter, sondern jetzt haben sie so gleich noch geschluckt. Und wenn es nach dem Sascha Pallenberg geht, ist das, was Adblock Plus da macht, sowieso auf lange Sicht nicht mit dem Recht vereinbar. Und die haben auch, glaube ich, schon ein paar Prozesse verloren. Ja. Da habe ich jetzt nicht so die starke, differenzierte Meinung zu. Naja, ich meine, grundsätzlich ist es halt so, dass die diesen Adblock halt den Leuten umsonst geben und hintenrum halt Sonderrechte für Firmen verkaufen. Hey, du hast doch schöne Werbung da, wäre doch schade, wenn die geblockt würde, oder? Zahl uns doch Ja. ein bisschen Kohle, dann machen wir ein Türchen auf. Und das finde ich Ja, schon ziemlich. unterirdisch. Das ist schon perfide. Ja, das war noch so ein Fundstück von mir. Es regt sich jetzt, also es gibt ja diese Bewegung, dieses BDS, das steht für Boycott, Divest und Sanction, glaube ich. Auf jeden Fall halt Leute, die meinen, dass man Israel irgendwie boykottieren muss und alle Produkte, die da irgendwie herkommen, nicht unterstützen darf und so. Das sind dann so Leute wie Lori Penny und diverse andere, die sich da irgendwie Geht das um verstaaterung. ganz Israel oder um Waren aus den besetzten Gebieten? Nee, um ganz Israel. Und Leute Da kauft nicht bei Israelis sozusagen. genau und Ah. genau, kauft nicht bei Israelis, unterstützt auch nichts, wovon die irgendwie was haben und so. Und jetzt hat also dieser Herr hier, der da abgebildet ist, das ist der Chef von Monitor. Und das ist halt eine NGO, die sich ganz stark dafür eingesetzt hat in der Vergangenheit, dass es quasi von Israel eine Antwort drauf gibt. Also dass man halt irgendwie sagt, Leute, die dazu aufrufen, dass irgendwie gegen uns boykottiert werden soll, die boykottieren wir dann. Und jetzt wurde da tatsächlich auch so ein Gesetz verabschiedet, was irgendwie in diese Richtung geht in Israel. Und jetzt ist er aber hier von Monitor, ist jetzt dagegen. Also findet das, was sie jetzt gemacht haben, geht zu weit. Und das ist halt negativ für das Image von Israel in der Welt. Und das habe ich gefunden, dieses Ding, wegen diesem Tweet hier von Volker Beck. Und als ich zuerst, ich konnte es gar nicht glauben, mir die Augen gerieben, dass er sagt, all this NGO legislation shrinking space of civil society is rubbish. Weil, also, ne, die Grünen, wo man sich einer sagt, damit brüstet, dass irgendwelche NGOs wie die Amadeo-Antonio-Stiftung oder irgendwer Pink Stings, keine Ahnung was, irgendwelche Gesetze schreiben wollen, gratuliert jetzt hier dem NGO-Mann dazu, dass er eingesehen hat, dass man mit NGOs nicht auf die Gesetzgebung einwirken sollte. Das ist schon frech von Ihnen, sowas zu twittern. Aber, ne, wer erwartet sowas wie Selbstreflexion? Ja, das war so ein Ding, das hatte ich beim Danisch gefunden, fand ich ganz interessant. Es gab diese Iranerin, die in Deutschland IT-Sicherheit studieren wollte und die hat halt kein Visum bekommen. Oh, krass. Also so nach dem Motto, das ist ein Sicherheitsrisiko für uns, die können wir ja nicht studieren lassen. Ja gut, also wir lassen lauter Leute rein, die Risiken für uns sind. Die jetzt nicht. Gab es dann den speziellen Fall irgendeinen Sonderverdacht oder so? Oder ist das nur, weil sie Iranerin ist? Vielleicht ist da ihr Vater gesuchter Terrorist oder so? Ja, ich denke, es wird um die Themen alles gegangen sein, wenn die irgendwas in Richtung Kryptografie oder so zum Beispiel machen würde. Das wollen die wahrscheinlich einfach. Ach, sie hatte Informationstechnologie an der Scharif-Universität studiert und die Hochschule ist wegen ihrer militanten Engagements für die iranische Regierung von EU-Sanktionen betroffen. Ah, okay. Militärischen. Ach, militärischen. Ja, ist das nicht? Ja, okay. Vielleicht ein Unterschied, aber wenn, dann wüsste ich nicht. Ja. Also zu diesem ganzen Einreiseverweigern habe ich noch eine schöne anekdotische Geschichte. Ein Kumpel von mir, der fährt ja einmal im Jahr nach Tansania und der ist jetzt zurückgekommen und der hat da unten noch einen Freund, der ist mit einer Tansanierin verheiratet. Die sind in Deutschland verheiratet, die ist in Deutschland gemeldet, aber sie muss einmal im Jahr zur Botschaft und das Visum neu stempeln lassen. Und das, jetzt sind sie nach Deutschland geflogen, um von da aus nach Thailand in Urlaub zu fliegen. Kommen am Flughafen an, steigen aus, gucken in den Pass und sehen, das ist seit 2 Tagen abgelaufen, das Visum. Was machen die deutschen Behörden? Sie stecken diese Frau, deren Mann vor ihr steht, die in Deutschland verheiratet sind, die gemeldet ist, stecken sie in ein Flugzeug, für das sie später in Tansania dann noch $1,000 abdrücken durfte und schicken sie zurück, gnadenlos. Oh, wow. Ich finde das so grandios im Zusammenhang mit dem, was an unseren Grenzen läuft, dass also jemand, der 2 Tage den Visumstermin verpasst hat, der aber auf jeden Fall den Stempel kriegen würde, weil er mit dem Deutschen verheiratet ist und weil der Deutsche auch genug Geld hat, um nicht von irgendwelchen Leistungen abhängig zu sein, etc. pp., den schicken wir für 1.000 Euro zurück. Und da wurde ja richtig feinfühlig gehandelt von den Behörden. Ich finde das faszinierend, wie man so weit auseinanderklaffen kann. Well, Willkommenskultur my ass. Hä, warum sind die nicht mit dem? Ach, egal. Warum haben sie sich dann das Visum lieber mit der erneuern lassen, statt hier zurückfliegen zu lassen? Sie hätte einfach nur hier zu einer Botschaft gehen oder halt zu einer Stelle gehen müssen. Eben, das wäre doch viel naheliegender, oder nicht? Sollen sie die halt im Polizeiauto zur nächsten Botschaft fahren? Ja, genau, das hätte ich so auch versucht so zu machen. Oder sie halten sie da in der Transitzone einen halben Tag fest und der Mann geht in die Stadt und erledigt das. Oder irgendwas in der Richtung. Ja. Oder er zahlt eine Kaution. Also wie die es gemacht haben, war irgendwie das Schlechteste. Ja, aber vor allem halt im Gegensatz dazu, wie an anderen Grenzen drauf geschissen wird, finde ich das halt unsagbar. Ja. Ja, und ich finde es auch lustig, dass sich die Feministen nicht drauf stoßen, weil ich meine, es ist eine Frau, die Iranerin. Hm. Könnten sie jetzt eigentlich und sagen. Vielleicht aber Muslime, Gott behüte. Iranerinnenphobie oder so. Tja, wenn wir dieses Video noch angucken, also wenn, würde ich es auch nicht komplett machen, aber es ist halt eben die Idee, die die Grünen jetzt haben für ein Einwanderungsgesetz. Komplett wird schwierig, ne? Nee, komplett nicht. Nee, nicht 30 Minuten, ne. Nee, auf gar keinen Fall, nur das Ding von... Aber es kam ja auf jeden Fall bis jetzt schon ganz gut an, das Video. Hat auch enorm viel Reichweite generiert schon wieder. Mhm. 5 Daumen hoch, krass. 5 Daumen hoch, nicht schlecht. Ja, vielleicht machen wir das ein andermal nochmal. Ist auch Sadie nicht mehr da, der hätte das sicherlich auch noch sagen können. Mars stöhnt schon dann nicht. Okay. Wir haben mehr als 10.000 Salafisten in Deutschland. Endlich. Kriegen wir jetzt eine Badge oder so? Milestone? Ja, ich glaube schon, ja. Müsste eigentlich, oder? So ein Toleranz-Token oder sowas. Müsste auch poppen, ja. Einfach Spiel nochmal neu starten, würde ich sagen. Ende des Jahres gingen die Behörden nur von 9.700 aus. Ja. Und jetzt ist es schon 10.000. Noch mal Kinder gekriegt, ja. Und immer mehr junge Menschen, juhu. Ziel, Errichtung eines Gottesstaates. Da sind sie in Deutschland mach, richtig. Wenn es weiter nichts ist. Weil dieses Land ist nicht groß genug für 2 Gottesstaaten, ja. Also raus mit euch. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, Gottesstaat, ne? Bundesrepublik Deutschland? Naja, fangen wir nicht davon an. Ja, das fand ich auch ganz interessant hier. Also es gab diesen Artikel hier von der NRZ. Das habe ich auch gelesen. Auf jeden Fall halt. Es könnte eine rein neue Ruhrzeitung sein. Es könnte sein, ja, halt hier so eine Feel-Good-Story über Moslem sein, ein Paar sein und Religion hinterfragen und so weiter. Und der Hamid Samad sagt halt, diese nette junge Dame, die sich in dem Interview als Gläubiger, aber offene Muslima beschreibt, tauchte bei einer Veranstaltung in Dortmund letzten Freitag auf und stellte sich als eine Atheistin vor, die meine islamischen Thesen, islamkritischen Thesen ja, und meine Haltung zum Kopftuch nicht gut findet, obwohl sie eine Muslima ist. Viele im Saal fanden es dennoch. Keine. Obwohl sie keine Muslima ist, ja, okay, ja, ich kann das nicht so gut lesen, das ist weit weg. Viele im Saal fänden es dennoch verwirrend, dass jetzt Atheisten ein Kopftuch trägt. Jetzt verstehe ich einiges, ja. Ich auch. Ich denke, wenn sie so weitermacht, wird sie irgendwann als Integrationsministerin oder Staatssekretärin eine politische Karriere starten. Das ist auch ein böser Burn, ja. Haben wir das schon, guter Mann? Ja. Das ist wohl wahr, er hält sich nicht zurück. Ist er nicht auch schon wieder bei Facebook gesperrt worden, die Tage? Nee, ich glaube, das ist, oder wann? Ist das jetzt ganz kurz? Nee, Hamid war jetzt gerade frisch von Hamid war, glaube ich, noch nicht gesperrt bei Facebook. Ich weiß nur, dass Ali Udo vor 3 Tagen hat er noch. Also, ihn habe ich jetzt noch nicht gesperrt gesehen. Ja, okay. Wir haben uns echt zu viel Zeit gelassen. Jetzt könnten wir eigentlich auch noch wieder eine Stunde drüber reden oder so. Das sparen wir uns vielleicht auch noch mal für nächste Woche, würde ich sagen, im Detail. Wuff. Ja. Wenn das Thema genug hergibt, dann wollen wir es jetzt da nicht so schnell abhaken, dann lieber nächste Woche. Ja, das ist Weltraum News jedenfalls. Das ist jetzt das neue Netz gegen Nazis. Also Netz gegen Nazis gibt es nicht mehr, sondern das heißt jetzt Bell-Tower News von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Man könnte sagen, es ist ein bisschen verbrannt seit der Geschichte mit Rechtsradikalen in der CDU und so. Warum hat der Hund unterschiedlich farbige Augen? Das ist so halt das, was mich ja an der Sache interessiert. Divers. Richtig divers. Wegen der Zivilgesellschaft. Okay. Ja, auf jeden Fall, ich fand das auch ganz lustig. Das war hier 15 Stunden. Ich weiß nicht mehr, wann ich diesen Screenshot hier gemacht hatte, aber auf jeden Fall 4. April. Alles neu, netzgegennazis.de wird Bell Tower News und dann sehe ich hier Joint April 2009. Oh, wow. Ja, das ist der alte Netz gegen Nazis-Account. Wahrscheinlich. Ach so. Sonst hätte der auch nicht 23,1k Follower. Okay, meinst du, das zeigt ja weiterhin an? Ja, das würde natürlich Sinn machen. Ich bin doof. Aber okay, ja, generell. Aber auf die Seite müssen wir nochmal gucken. Es gibt auf jeden Fall auch noch so einiges her. Und Also, aber das machen wir mal anders. Antisemitismus an Berliner Schule. Die bösen Nazis in Berlin wieder. Ja, genau. Alles Nazis in Berlin. Das hat uns ein Zuschauer. Das hat uns ein Zuschauer geschickt. Das war nochmal zu dieser Handlungshilfe von Verdi, über die wir ja auch schon berichtet hatten. Das ist jetzt hier die Stellungnahme von diesem Lokalbezirk hier, der mich ja, glaube ich, auch umfasst hier in Niedersachsen. Und ja, die sagen halt, wir bedauern die kurzzeitige Veröffentlichung der sogenannten Handlungshilfe, ja, weil ihr auf den Deckel gekriegt habt dafür. Welche weder durch uns veranlasst, sie bedauern noch autorisiert wurde. Ja, die behaupten sie bedauern die Veröffentlichung, aber nicht die Inhalte. Das ist ja auch das Bittere dran. Naja, das tun sie eigentlich auch, weil sie stammt nicht aus unserer Feder und wir lehnen sie in dieser Form ab. Also im Prinzip. Das ist ja schon Distanzierung davon, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier nicht stehen würde, wenn sich die Leute nicht aufgeregt hätten. Und dann sagen sie jetzt hier halt eben im Nachgang zu den Kommunalwahlen, also das sind halt die Kommunalwahlen in Niedersachsen gewesen, die letztes Jahr im September, glaube ich, waren, gab es aus mehreren Betrieben den Wunsch nach einer Handlungshilfe zum Umgang gerade auch mit Rechtspopulisten. Tja, wobei ich mich frage, ob überhaupt jemand in einem Betrieb ein Populist sein kann. Also ich meine, also wenn sie irgendwelche Politiker so nennen oder irgendwelche Medienleute oder so, dann kann ich das noch irgendwo nachvollziehen, aber... Der Meier, der sagt den Leuten, als sie sollen diese Weltraumaffen gucken. Das ist ein Populist, ich sag's dir. Rechtspopulist vom Feinsten. Ja, der ist viel rechter, haben wir vorhin schon gelernt. Ja. Wir entschuldigen uns bei allen Kolleginnen und Kollegen, denen durch die Veröffentlichung Unannehmlichkeiten entstanden sind, weder den AfD-Mitgliedern und den, keine Ahnung oder wem. Ja. Und also, das ist dann hier nochmal der Hinweis, Auseinandersetzung muss politisch geführt werden. Irgendwie, den sie hier, die quasi die Einlassung vom Bundesvorstand, wie man jetzt umzugehen habe mit der AfD. Und wenn man Nazi ist, kann man ausgeschlossen werden. Wow. Und bisher haben sie zwei Leute haben sie zwei Ausschlussverfahren angestrengt. Wow. In 16 Jahren scheint ja echt eine Nazi-Plage zu sein. Ja, man weiß aber bei den zwei nicht mal, ob das Nazis waren. Vielleicht haben die auch irgendwas anderes gemacht. Oder wie die Ausschlussverfahren ausgegangen sind, weiß man auch nicht. Es kann ja nur so sein, dass die Dunkelziffer natürlich wesentlich größer ist. Ach, du meinst wie beim Oktoberfest. Genau, wie überall. Also die Dunkelziffer ist ja immer riesig. Ja, Herr Holm spricht sich für Enteignungen aus. Finde ich auch gut. Ich spreche mich auch für Enteignungen aus, aber beim Herrn Holm. Scheiß Kaviar-Sozialisten in Berlin, ey. Ja, das ist ja der Experte für Gentrifizierung und der meint jetzt halt eben, dass man auch Häuser von Investoren quasi zurückenteignen sollte. Ja gut, ich meine, wenn die halt offensichtlich damit nur spekulieren und sie verfallen lassen, finde ich das vielleicht gar keine schlechte Idee. Hier in Gießen ist ein denkmalgeschütztes Haus vor ein paar Jahren abgerissen worden, weil derjenige halt sich geweigert hat, daran was zu machen. Und jetzt geht es gerade um die denkmalgeschützte alte Post, die dem gleichen Spekulanten gehört, ja, die auch nee, langsam darum geht's verfällt. Ihm nicht. Darum geht es ihm sicher ja. nicht. Ach ja, das hätte ich vielleicht auch noch mal ein bisschen früher einsortieren müssen. Also das ist ein Artikel von Birge Kelle und da geht es um die von Manuela Schwesig wohl schon seit Jahren geforderte Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz. Also und das Frau Kelle attestiert dem Ganzen in diesem Artikel, dass das also nur gemacht wird, damit man quasi auch da so einen Anklang ans Sexualstrafrecht wieder die Möglichkeit hat, so eine Beweislastumkehr zu machen. Also der Staat sagt dann quasi so, jetzt sind hier die Kinderrechte geschützt und damit hast du dann halt eben die Pflicht zu beweisen, dass du die Kinderrechte nicht verletzt hast gegenüber dem Staat. Und mit anderen Worten, Man kann dir quasi deine Kinder wegnehmen und du musst beweisen, dass du sie nicht falsch behandelt hast. Im Gegensatz zu, wie es jetzt ist, dass dir erstmal nachgewiesen muss, dass du deine Kinder falsch behandelt hast. Und am besten kommen die sowieso ab dem ersten Tag in eine Aufbewahrungsanstalt, wo der Staat sie im Auge haben kann. Ja, also das ist mal wieder genau so ein Ding. Ne? Also das scheint irgendwie Methode zu haben bei Frau Schlesig. Wofür brauchen wir denn Kinderrechte, wenn wir Menschenrechte haben? Ja. Ja, genau. Wofür brauchen wir Frauenrechte, wenn wir Menschenrechte haben? Das ist ja auch das Ding, ne? Also. Gina, Lisa, Manuela, wann wirst du endlich vernünftig? Und welchen Vorwand hat sie, warum sie das gut findet mit den Kinderrechten? Um dann Kinder zu schützen? Denkst du denn nicht an die Kinder, Bleilo? Ja, die Kinder. Also, Frau Kelle schreibt hier auch, dass sie damit auch schon angekommen ist, als irgendwie vor ein paar Jahren in Hamburg irgendwie so ein Kind bei einer Pflegefamilie, irgendwie die Pflegeeltern waren drogenabhängig und dann ist es irgendwie an Unterernährung gestorben oder so. Und da kam sie auch mit von wegen, wir brauchen Kinderrechte. Also auch wieder so ein, das, was genutzt hätte in so einem Fall. Auch wieder so ein Ding, was eigentlich schon längst illegal ist, ne? Genauso wie Vergewaltigung. Ja, auf jeden Fall, da braucht man nicht extra noch was, da müssen nur die Gesetze greifen. Das Kind hätte ja locker jetzt schon nicht da bleiben dürfen. Ja, eben. Ja. Also es war halt auch da wieder ein Problem von der Exekutive und nicht von der Legislative. Aber wenn du in jedem Haushalt dann einen Teleschirm hast, mit dem du beobachten kannst, wie es den Kindern geht, dann ist doch allen geholfen. Das ist auch wieder wahr. Ja, und so ein Schlagwort wie Kinderrechte, damit verkauft man sich natürlich auch gut. Wenn man das so einfach hört, ja, Kinderrechte, cool. Ja. Dann kann man vielleicht auch einfach gut Wahlkampf machen. Ja, es ist Kinderrechte, genau. Frauenrechte, Minderheitenrechte. Menschenrechte und... Ne, das ist genauso wie die sexuelle Selbstbestimmung ist nicht genug geschützt und jetzt sind halt die Kinderrechte nicht stehen nicht im Grundgesetz. Wo man sich dann fragt, so wie haben die keine Rechte oder was? Ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir das damals mal behandelt hatten. Mir kam das auch irgendwie bekannt vor, aber jetzt gab es auf jeden Fall nochmal ein Revisionsverfahren oder es wurde auf jeden Fall nochmal über das Strafmaß. Also tut mir leid an die Juristen, wenn das jetzt der falsche Begriff war, Revision, aber auf jeden Fall das Strafmaß war nochmal in Frage bei diesem Ding. Also da hat jemand seine Ehefrau mit heißem Öl überkippt und ich hatte als sie in der Dusche stand, ich hatte das ja angefangen zu lesen und ich habe die ganze Zeit gedacht, so, okay, hier steht überhaupt nicht dabei, was das für eine Person war, so aus welchem Milieu oder so, mit anderen Worten wahrscheinlich niemand aus Deutschland, aber hier unten, ganz unten im Halbsatz stand es dann drin. Was hier? Ah ja, genau, der Angeklagte, und das sagen sie, er ist ein kleiner, untersetzter Mann mit Halbglatze, ne, das ist ganz wichtig. Toxische Maskulinität, genau, Halbglatze, ganz kommt klar. Mit seiner Ehefrau im Jahr 1995 von Afghanistan nach Hamburg. Während er nur für kurze Zeit einen Nebenjob hat und sich nicht bemüht, deutsche Sprache zu erlernen, arbeitet seine Frau jeden Tag und bringt Geld für die Familie nach Hause. Und dann ist das also halt so. Wie kommt man denn auf so eine Scheiße? Laut Lüther, also ich glaube, das ist der Verteidiger oder so gewesen, keine Ahnung, sei er deshalb frustriert und übertrieben eifersüchtig gewesen, habe sich abgehängt gefühlt, das habe ihn zu einer schrecklichen Tat veranlasst. Und dann haben sie da irgendwie gesagt, dass er also gedacht hat, er hätte das Recht dazu, seine Frau durch diese Maßnahme disziplinieren, weil er sie ihm den nötigen Respekt nicht entgegengebracht hat. Wahrscheinlich denkt er echt, das wäre eine valide Begründung. Naja, bei ihm zu Hause wäre das eine valide Begründung. Das ist ja das Problem. Wie das mit heißen Öl, weil die es mit hierher bringen. Ja, diese ganzen Das ist so absolut widerlich. Beim täglichen Verbandwechsel musste sie jedes Mal in eine Kurzzeitnarkose gelegt werden, weil die Schmerzen so unerträglich sind. Was soll man dazu sagen? In besonderem Maße verachtenswert. Das stimmt. Auf jeden Fall. Ja, und das ist auch noch meine Empfehlung. Das sind auch drei Seiten, die wir jetzt hier auch, da fehlt mir auch der Sachverstand, da wirklich mitzuarbeiten. Aber es ist eine interessante Erklärung, wie man hat ja eigentlich beschlossen, dass die Autobahnen nicht privatisiert werden sollen. Aber jetzt kommt so langsam raus, dass es hintenrum dann über Tochtergesellschaften von staatlichen Autobahnbetreibern, dass es da ein Konstrukt geben wird, wahrscheinlich, wenn das so durchkommt, dass dann doch eine Privatisierung der Autobahnen im Endeffekt bedeutet. Nur uns hat man halt schön erzählt, nein, die werden nicht privatisiert, das haben wir doch hier abgestimmt, stimmt doch alles, guckt doch. Aber hintenrum wird schon an der Konstruktion für die Unterlaufung dieser Geschichte gearbeitet. Also kann ich nur empfehlen, sich da mal einzulesen. Die Verarsche ist grandios, die an uns betrieben wird und die mit uns betrieben wird in manchen Sachen. Und das Lustige ist, das funktioniert nur, wenn die Maut funktioniert. Also deswegen so, sind also auch einige Leute... Nicht, ja, keine Angst. Hm? Also funktioniert es nicht. Ja, aber deswegen sind halt, das ist auch ein Grund, warum so viele Leute vehement diese Maut wollen, weil sie halt dieses Programm auch durchziehen wollen wahrscheinlich, weil es Kohle gibt. Im Endeffekt soll das dann so laufen, dass irgendwie, ich glaube, der Bund tritt das an die Länder ab und die Länder müssen dann dafür sorgen, dass das funktioniert und der Bund zahlt denen dann ein paar Milliarden und dann gibt es halt noch die Möglichkeit, die Betreiberfirmen über anderes Kapital noch zu finanzieren. Und da kommen dann die Privaten ins Spiel. Ich kann mich noch erinnern, dass 2013 das ganz große Thema war, dass angeblich die Brücken über Autobahnen so marode wären. Habe ich danach nie wieder was von gehört. Aber ja, doch, da wird aber viel repariert im Moment. Also schon heftig. Na gut. Ja, aber ist doch schön, private Autobahnen. Und irgendwann dann auch private Kindergärten von McDonald's. Und ja, private Kindergärten gibt es ja schon. Ja, aber halt richtig, also so mit Konzernstruktur auch. Ja, wahrscheinlich kauft die Kirche dann auch die Autobahn. Das wäre eigentlich cool, mit das Gottes Segen auf all deinen Wegen. Wäre doch ein cooler Firmenspruch. Meinst du, ja. Ich bin ja nicht so sicher. Es gibt ja auch schon Autobahnkirchen. Von denen aus könnte man das Imperium dann regieren. Ja, Gott fährt mit. Das waren die Weltraumaffen. Ich bin und der heilige Christophorus. Nee, der Unheilige. Mach's gut, Freunde. Und übergießt eure Partner nicht mit heißem Öl. Bitte, bitte macht das nicht. Service. Auch wenn ihr euch abgehängt fühlt. Unser Gast heute, der Bleilo, hat einen eigenen Kanal, den er jetzt hier mal schildert. Ich bin Bleilo. Auf meinem Kanal mache ich ganz hervorragende Videos. Meistens geht es um irgendwelchen Schwachsinn. Genau wie hier in den Stream eigentlich. Ein bisschen kürzere Videos verpackt. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle mal reinguckt. Und er fuchtelt auch echt cool mit den Händen dabei und hat eine geile Maske und so. Also ein bisschen mehr Schmiss als bei uns. Ich war der Marsaffe. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine schöne Woche. Schönen Abend, Leute. Bis nächste Woche.